Die abenteuerliche Fahrt des Jan Bober. Erste Folge. In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, als noch der englische König und seine Lords weite Teile des nordamerikanischen Kontinents beherrschten, lebte im heutigen USA-Staat Virginia Jan Bober. Jan Bober war ein Abkömmling polnischer und englischer Grenzpioniere. Aufgrund ungewöhnlicher Abenteuer wurde er nach Südamerika an die Mündung des Orinoco verschlagen, wo es ihm gelang, die dort lebenden Indianerstämme gegen die europäischen Kolonisatoren zu vereinen. Folgen wir anhand seiner Briefe an den englischen Kapitän Powell seinem interessanten Lebensweg. Venezuela, 1730. Sehr geehrter Herr Kapitän Powell, Sie haben uns Waffen und Munition geschenkt und sind bereit, uns eine zweite Sendung Gewehre zu schicken. Wenn ich Ihnen jetzt beteure, dass ich unter keinen Umständen bereit bin, den von Ihnen so sehnlichst erwünschten Verrat an meinen indianischen Freunden zu begehen, wenn ich Ihnen einfach schreibe, dass ich mich nicht mehr als Engländer fühle, dass es für mich keine Verlockung ist, Gouverneur der englischen Krone zu werden, Sie werden mir wenig Glauben schenken. Um zu handeln, wie ich handle, muss man erlebt haben, was ich erlebt habe. Und lernen zu denken, wie ich denke. Darum will ich Ihnen die Abenteuer schildern, die mein Denken und somit mein Leben so entscheidend beeinflusst haben. Es begann anno 1725 in Virginia, als plötzlich Büttel Lord Dunburys auf der Siedlung meines Vaters erschienen. Hey, ihr da! Möcht den Farmer Bober sprechen? Könnt ihr ihn rufen? Was gibt's? Hab was Amtliches! Ein Haus hat der? Könnt mir gefallen. Möcht auch so leben. Bin Thomas Bober. Wer seid ihr? Aus der Hauptstadt. Mit einem Schreiben des Gouverneurs. Es steht darin, dass ihr widerrechtlich auf dem Boden Lord Dunburys gebaut habt. Was? Vor 18 Jahren, anno 1707, ist diese ganze Gegend von seiner Majestät dem König, dem Lord, zum Geschenk gemacht worden. Jetzt sollt ihr räumen, ihr und alle anderen, die sich auf diesem Gebiet breit gemacht haben. Macht, dass ihr fortkommt, aber schnell! Bleib ruhig, Junge. Wir haben Kaufpapiere, regelrecht bezahlt, mit barem Geld. Und unsere Arbeit, Schweiß, Verzweiflung und Hoffnung. 30 Jahre lebe ich hier und jetzt, wo endlich etwas Wohlstand im Tale ist, da kommt ihr und glaubt, dass ihr uns mit einem Papierwisch vertreiben könnt? Was ich glaube, ist hier nicht wichtig. Da habt ihr den Papierwisch, wie ihr sagt. Mein Auftrag ist erfüllt. Komm, Sam. Wo geht's zu eurem nächsten Nachbarn? Fragt doch euren Bruder, den Teufel. Grünschnabel, pass auf, sonst holt er dich. Ihr könnt euch ja beschweren. Das werden wir. Verlasst euch drauf. Ja, wir beschwerten uns. Wir ritten in die Hauptstadt nach Jamestown zur Kolonialverwaltung. Wir drangen bis zum Gouverneur persönlich vor. Unser Recht bekamen wir nicht. Die Siedler griffen zu den Waffen. Sie machten mich zu ihrem Anführer. Unser Widerstand erregte damals einiges Aufsehen. Auch Sie, Mr. Powell, hörten davon, wie Sie sagten, und ich kann mir also eine ausführliche Schilderung der Ereignisse sparen. Die Soldaten des Lords waren stärker als wir. Sie richteten hin, was ihnen lebend in die Hände fiel. Auch mein Vater war unter ihnen. Sie richteten im Namen des Königs. Auf meinen Kopf war eine Belohnung ausgesetzt, aber ich konnte fliehen. An die Küste, in die Hauptstadt, zum Hafen. Dort lernte ich einen Matrosen kennen. Er wollte mich auf ein Kaperschiff mitnehmen. Er war etwa 10 Jahre älter als ich und hieß William. Ich nannte mich John. Noch in der gleichen Nacht fuhren wir in einem kleinen Boot den James River hinunter, an dessen Mündung das Kaperschiff vor Anker lag. Ist so schweigsam. Hast Angst, wie? Warum denn? Zum Henker, ich hab dir doch klar gemacht, wohin wir fahren. Das wird kein Kinderspiel. Glaub mir. Wir werden kämpfen und rauben. Und wenn uns die Spanier erwischen, dann gnade uns Gott. Den Kampf fürchte ich nicht. Den Tod auch nicht. Wenn er einen Sinn hat. Sinn? Sinn? Wer ist auf der Fahrt zu einem Kaperschiff und fragt nach dem Sinn des Lebens? Lerne du erst unseren Alten kennen. Ich sage dir, im ganzen karibischen Meer gibt es keine solche Kanaille von Captain. Das Leben auf unserem Kasten ist die Hölle. Wenn du das 4 Wochen ausgehalten hast, dann fragst du nicht mehr nach dem Sinn von Leben oder Sterben. Noch ist es Zeit. Johnny, such dir was anderes. Ich habe keine Wahl. Ich mein's gut mit dir. Ich weiß. So schwammen wir weiter den James River hinab und landeten tatsächlich in der Hölle. Die Besatzung des Kaperschiffes war eine Bande von Teufeln und der Kapitän hatte kaum noch menschliche Züge. Wenn er getrunken hatte, und das tat er fast immer, schikanierte er die Mannschaft oder seine beiden Indianersklaven. Zwei junge Burschen, von denen der eine 20 und der andere 16 Jahre zählen mochte. Mir als neugebackenem Matrosen wurden die niedrigsten Arbeiten übertragen. Vom Morgengrauen bis spät in die Nacht ließen sie mir keinen Augenblick Ruhe. Hätte mir William nicht freundschaftlich zur Seite gestanden, ich weiß nicht, wie ich über die erste schwere Zeit hinweggekommen wäre. Erst als es sich herumsprach, dass ich in den virginischen Wäldern gelebt und ein leidenschaftlicher Jäger gewesen war, behandelten mich die Matrosen ein wenig freundlicher. Und der Bootsmann bestimmte mich zum Dienst an Williams Geschütz. Es gab an Bord viele solcher Geschütze. Und in einer der Luken befand sich ein wahres Waffenarsenal. Das Schiff glich einer schwimmenden Festung. Der Sinn der Fahrt war mir klar. Und doch sollte ich noch eine böse Überraschung erleben. Eines Tages befand ich mich mit William im unteren Teil des Schiffes in einer geräumigen Luke, wo Ketten und Fußeisen herumlagen. Wozu braucht ihr die? Um die Menschen zu fesseln, die wir fangen werden. Was denn? Für Menschen? Ja, für alle, die uns in die Hände fallen. Neger, Indianer, Mestizen, Dänen, Franzosen, Holländer, Portugiesen, Spanier. Nur keine Engländer. Die Farbigen verkaufen wir an unsere Plantagen. Und von den Europäern lassen wir uns dickes Lösegeld bezahlen. Dann sind wir ja Menschenhändler. Was regst du dich auf? Es bringt viel ein. Und was der britischen Majestät recht ist, kann uns doch billig sein, oder nicht? Was willst du damit sagen? Hör zu. Seit Jahren fehlt bei der Verteilung der Beute ein Viertel. Nicht mal unser geiziger Bootsmann fragt den Alten danach. Dafür haben wir seit der Zeit so ein gewisses kleines Wimpelchen. Das ziehen wir auf, wenn uns zufällig ein englisches Kriegsschiff begegnet. Haben nie Reis ausnehmen müssen. Kapiert? Das macht die Sache nicht besser, nur schlimmer. Abscheulich. Habe ich dir nicht gesagt, dass wir Piraten sind? Dass wir plündern, rauben, morden? Oder habe ich es dir verheimlicht? Nein, aber... Hast du nicht in den westlichen Wäldern gelebt? Und dich gegen die Kolonialregierung erhoben? Warst du ein Rebell? Oder weshalb wollten sie dich hängen? Es ist ein Unterschied, ob man in Virginia für eine gerechte Sache gekämpft hat oder Menschen wie Vieh behandelt und als Sklaven verkauft. Da hatte ich nun 25 Jahre als anständiger Mensch gelebt. Erzogen in dem Glauben an Recht und Gesetz, an die Allmacht Gottes, an die christliche Religion. Damals, Mr. Powell, begann ich zum ersten Mal an der bestehenden Weltordnung zu zweifeln. Der König und die reichen Lords hatten also immer Recht, weil sie die Macht hatten. Sie wurden nicht von Gott gezüchtigt, die Mächtigen, die sich nicht scheuten, Anteil zu nehmen an der Beute der Ausgestoßenen, der Piraten, zu denen ich jetzt selber gehörte. Ich war verzweifelt. Um mich von dem Schiff retten zu können, hätten wir in die Nähe der Küste fahren müssen. Diese Hoffnung jedoch schwand von Tag zu Tag. Unaufhaltsam segelten wir dem Karibischen Meere zu, wo der Kapitän reiche Beute zu machen gedachte. Etwas ruhiger geworden, beschloss ich, vorerst gute Miene zum bösen Spiel zu machen und auf die Zukunft zu hoffen. Unser Kurs führte uns nach Süden. Wir näherten uns den Gewässern, die von spanischen Schiffen aufgesucht wurden. Ich zitterte bei dem Gedanken, an den Gräueln der Piraten teilnehmen zu müssen. Aber zu meiner unbeschreiblichen Erleichterung kreuzte nichts unseren Weg. Die See blieb leer. Der Kapitän wurde täglich gereizter. Uns knurrte er nur von Weitem an. Seine beiden Indianersklaven hatten jedoch Entsetzliches zu erdulden. Eines Tages, wir passierten gerade Grenada, stand ich mit William an der Reling. Starr nicht so aufs Land, Johnny. Hat keinen Zweck. Ich. Ach, Junge. Hab längst gemerkt, was du möchtest. Auf all diesen Inseln aber sitzen unsere Feinde. Die Spanier oder die Indianer? Indianer? Ich denke, die sind ausgerottet. Auf den meisten Inseln ja. Aber auf Dominique, Santa Lucia und Vincent halten sich wie in alten Zeiten die Kariben. Verteidigen sich wie die Teufel, die braunen Bestien. Würde keinem Weißen raten, ihnen in die Hände zu fallen. Sind das Menschenfresser? Und ob. Woher weißt du das? Woher? Das weiß doch jeder. Übrigens, wenn's dich so interessiert, frag doch Arnak, den größeren der beiden Sklaven unseres Alten. Der stammt zwar vom Festland, ist aber auch ein Karibe. Bloß beeil dich, solange er noch am Leben ist. Hab das Gefühl, der Alte wird ihn bald zu Tode gequält haben, wie vorher den jungen Neger. Da, bitte, hab ich's nicht gesagt? Du räudiger Hund! Dir werde ich zeigen! Verrecken sollst du! Du! Nein! Ich werde dich nicht gleich umbringen! Ich weiß was Besseres für dich! Bindet ihn an den Vormast! Nun dalli, dalli. Ich kann das nicht mehr mit ansehen. Bleib hier, wenn dir dein Leben lieb ist. Wenn der Satan sieht, dass du weggehst, lässt er dich daneben stellen. Ihr blöden Kerle! Den sollt ihr ihn anbinden! Er ist ohnmächtig. Nun, wird schon wieder zu sich kommen. Wenn er Hunger kriegt, dann gebt ihm Salzfleisch, aber kein Wasser, verstanden? Das ist ein Befehl! Merkt euch! Oder ihr sollt mich kennenlernen! Will doch sehen, wie lange so ein lausiges Indianervieh treffen. Dieser Schuft, ich spring ihm an die Gurgel, Johnny. Bleib hier. Zorn und Empörung schnürten mir damals die Kehle zu. Tatenlos musste ich zusehen, wie hier ein Mensch zu Tode gepeinigt wurde. Ich war kein Freund der Indianer. Oh nein, durchaus nicht. Mein Großvater Jan Boba, der als Teerbrenner anno 1607 aus Polen in die Staaten gekommen war, hatte gegen sie gekämpft. Und mein Vater zog in den freiwilligen Verbänden Bacons gegen sie zu Felde. Ich hatte in meiner Kindheit zu viel über die Grausamkeit der Indianer gehört, um sie lieben zu können. Das hier aber war in meinen Augen eine Scheußlichkeit. Dieser junge, wehrlose Bursche war kein Feind. Er hatte dem Kapitän nichts getan, sondern war gekauft worden. Gekauft, einzig zu dem Zweck, totgequält zu werden. Die ganze Nacht stand der Junge am Mast. Den ganzen folgenden Tag briet er in der Sonne. Er gab keinen Laut von sich. Gegen Ende der zweiten Nacht, kurz vor meinem Wachantritt, beschloss ich, dem armen Kerl zu helfen. Mit einem großen Becher Wasser und etwas eingeweichtem Zwieback schlich ich mich vorsichtig zum Vormast. Der Indianer hing, offensichtlich schlafend, in seinen Stricken. Als ich ihn sacht anstieß, fuhr er auf. Ich gab ihm Wasser. Plötzlich tauchte eine Gestalt im Dunkeln auf. Was geht hier vor? Wache! Wer ist hier herumgeschlichen? Wer hat dem Hundesohn Wasser gebracht? Was? Werdet ihr antworten, ihr Mistgeburten? Haben niemand gesehen, Captain. Bei Gott, nicht ne Maus. Hab wohl geschlafen. Das wird euch schon einfallen. Alle Mann an Deck! Banditen, Gesindel, verdammtes. Wollt ihr wohl meinen Befehl gehorchen? Ich lasse euch aufhängen. Vierteilen, zerreißen, verdammte Bande. Wer war das? Vortreten! Ach so, ja, ihr seid nur im Dunkeln mutig, ihr Mistkerle. Moltra-Elende. Das ist Rebellion! Peitscht die Wachen! William, lässt er das wirklich ausführen? Klar, besser krepieren. Mach's gut, William. Ich war's. Du? Du Verräter. Du Himmelhund! Als ich aufwachte, lag ich in der Mannschaftskoje. William kam an mein Lager. Na, bist du aufgewacht? Du Himmelhund. Verdammt lange hat's gedauert. Hat er dann nicht auf mich geschossen? Hat er, Johnny. Hat er. Bloß war das Ekel zu besoffen, um zu treffen. Hätte beinahe seinen Bootsmann umgelegt. Vor Wut hat er dich mit dem Pistolenknauf geschlagen. Er glaubt, er hat dich umgebracht. Zu deinem Glück ließ er dich den ganzen Tag auf Deck liegen. Als abschreckendes Beispiel. Nachts konnte ich dich unbemerkt hier runterschleppen. Dank dir, William. Hab dir eine Stärkung mitgebracht. Ist was ganz Feines. Kapitänsfleischbrühe. Hab sie dem Koch geklaut. Du bist ein guter Kamerad. Trink. Sag mal, was wird, wenn der Alte erfährt, dass ich lebe? Der hat jetzt andere Sorgen. Wir haben Sturm. Mit uns steht's schlecht. Auf Deck ist Sodom und Gomorra. Kennst du den Alten gut? Wie meine Hosentasche. Warum? Dann sag ehrlich, was geschieht mit mir, wenn das Unwetter vorüber ist? Ich weiß es nicht. Bei Gott, ich weiß nicht. Wird er mich diesmal nicht ganz gewiss umbringen? Bei dieser Bestie ist alles möglich. Also muss ich mich wehren. Das gibst du doch zu. Wehren? Der Alte ist schwer bewaffnet. Hat eine unbegrenzte Macht an Bord. Er kann jeden von uns totschlagen wie einen Hund. Unter der Mannschaft gibt's einige Mörder, die auf seinen Wink jedes Verbrechen begehen. Was willst du gegen ihn ausrichten? Er darf diesen Sturm nicht überleben. Entweder er oder ich. Ich habe noch mein virginisches Jagdmesser. Verstehe. Du willst ihn... Ja. Hast keinen Ausweg. Ich helfe dir. Als wir auf Deck kamen, bot sich uns ein trostloser Anblick. Die tobende See hatte bereits das große Rettungsboot entführt, die Masten geknickt und das Ruder zerbrochen. Der Sturm trieb uns mit rasender Geschwindigkeit auf das Festland zu. Der Indianer war noch immer angebunden. Ich ging jetzt aufs Ganze und schnitt ihm die Fesseln durch. Er war so entkräftet, dass er umfiel. Nach einer Weile sah ich ihn zur Seite kriechen. Der Sturm war jetzt zum Orkan geworden, heulte und pfiff ohrenbetäubend. Obwohl noch Tag war, es doch unheimlich dunkel. William und ich hockten in der Nähe der Kapitänskajüte und hielten uns krampfhaft an Seilen fest, um nicht von den Brechern über Bord gefegt zu werden. Stundenlang warteten wir, wie Raubtiere auf Beute. Umsonst. Es kam alles anders. Ganz anders. Plötzlich barst der Schiffsrumpf unter uns. Wir waren auf einen Fels aufgelaufen und sanken. Mich riss eine haushohe Woge von meinem Seil los und schleuderte mich in die tobende See. Wir brachten den ersten Teil unserer Sendereihe, die abenteuerliche Fahrt des Jan Bober. Die abenteuerliche Fahrt des Jan Bober. Zweite Folge. In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, als noch der englische König und seine Lords weite Teile des nordamerikanischen Kontinents beherrschten, lebte im heutigen USA-Staat Virginia Jan Bober. Jan Bober war ein Abkömmling polnischer und englischer Grenzpioniere. Aufgrund ungewöhnlicher Abenteuer wurde er nach Südamerika an die Mündung des Orinoco verschlagen, wo es ihm gelang, die dort lebenden Indianerstämme gegen die europäischen Kolonisatoren zu vereinen. Folgen wir anhand seiner Briefe an den englischen Kapitän Powell seinem interessanten Lebensweg. Venezuela, 1731. Sehr geehrter Herr Kapitän Powell. Gern entspreche ich Ihrem Wunsche, mit der Schilderung meiner Erlebnisse fortzufahren. Lassen Sie mich also den Faden meiner Erzählung dort wieder aufnehmen, wo ich ihn letzthin fallen ließ. Bei meiner Errettung aus den Wellen des stürmenden Ozeans, nach dem Untergang des Piratenschiffes. Sie wissen, dass mich nach dem unglückseligen Tode meines Vaters und dem Kampf gegen die englischen Lords die Wälder Virginias aufgenommen hatten. Nach allerlei gefährlichen Abenteuern auf einem Piratenschiff entging ich nur deshalb dem sicheren Tode, weil dieses Schiff im Sturm kenterte und seine Mannschaft in die tobenden Wellen stürzte. Ich verlor im Kampf mit den Wellen das Bewusstsein. Als ich aus meiner Betäubung erwachte, lag ich sterbenselend an einem fremden Strand. Mutterseelen allein, waffenlos, einer unbekannten Natur und ihren vier- und zweibeinigen Bewohnern ausgeliefert. Die Freude über meine Rettung schlug schnell in eine irrsinnige Angst um, wie wenn ich Indianern oder Spaniern in die Hände fiel. Eines schien mir so schlimm wie das andere. Meine Fantasie war so überreizt, dass ich hinter jedem Strauch feindliche Augen sah. Als ich mein Jagdmesser an meiner Seite fühlte, beruhigte ich mich etwas und richtete mich auf. Ich hatte Hunger. Vom Sturm angespülte Muscheln und Weichtiere und ein paar herumliegende Kokosnüsse nährten mich in den ersten Tagen. Aus Furcht vor wilden Tieren setzte ich mich nachts auf den Ast eines großen Baumes und band mich, um nicht herunterzufallen, mit Lianen am Stamm fest. Schlaflos und fiebergeschüttelt horchte ich auf das rätselhafte Heulen, Krächzen, Schreien und Wimmern des nächtlichen tropischen Urwalds. Ich schleppte mich auf einen nahen Berg, um zu erkunden, wo ich mich befand. Oben angekommen hatte ich die beste Aussicht, die man sich wünschen kann. Zu meinen Füßen eine üppige Natur, reizvoll und mannigfaltig, nur rundherum von Wasser umgeben. Es blieb kein Zweifel. Ich war auf einer Insel. Einer wunderschönen, aber einsamen Insel. Denn kein Rauchwölkchen verriet die Anwesenheit von Menschen. Lange stand ich da oben. Ich fürchtete, den Verstand zu verlieren. Ich setzte mich auf einen Stein und hielt etwa folgendes Zwiegespräch mit mir selber. Was nun, Jan Bober? Du wirst in dieser Einsamkeit elend umkommen. Werd nicht sentimental. Bist nicht der Erste in solcher Lage. Hast du Robinson Crusoe vergessen? Eben nicht. 28 Jahre allein auf einer menschenleeren Insel. Muss es immer 28 Jahre dauern? Ich muss verhungern. Es läuft doch genug Wild herum. Bist doch Jäger. Ach. Und womit sollte ich's fangen? Robinson hatte wenigstens ein Gewehr. Wie wär's mit Pfeil und Bogen? Ach, damit treffe ich doch nichts mehr. Zum Teufel, dann übe. Und wovon sollte ich inzwischen leben? Leg Schlingen. Iss Früchte. Die sind doch sicher zum Teil giftig. Acht auf Vögel. Was die Papageien fressen, wird dir auch bekommen. Papageien? Such dir eine Unterkunft. Na los, los, tu doch was. Mir ist so elend. Es wäre besser, ich machte einfach Schluss. So. Auf dem Schiff hattest du nur einen Wunsch. Fliehen um jeden Preis. Dein Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Ja. Du bist frei. Ja, ich bin frei. Ich bin frei. Sehen Sie, Mr. Powell? So widerspenstig war mein zweites Ich. Es ließ mich nicht verzagen. Diese Selbstgespräche gaben mir immer aufs Neue die Kraft, die ich brauchte, um aller Unbill zum Trotz am Leben zu bleiben. Der Berg, auf dem ich stand, erhob sich unweit des Oststrandes. Von hier aus konnte ich die Dünen der Nord- und Südseite einigermaßen deutlich überschauen. An einigen Stellen grub sich das Meer keilartig in die Insel ein und schuf Einbuchtungen, die sehr reizvoll anzusehen waren. Doch die Schönheit der Natur interessierte mich damals herzlich wenig. Ich betrachtete meine Umgebung lediglich vom Standpunkt ihrer Nützlichkeit. Ich sah nicht das Malerische des irgendwo in der Mitte der Insel entspringenden Bächleins. Für mich bedeutete es Trinkwasser. Die vielen Sträucher, Kakteen und Agaven verhießen ein trockenes Klima. Die schlanken, zauberhaften Kokospalmen versprachen Nahrung. Von neuer Hoffnung beseelt wollte ich gerade den Berg hinabsteigen, als mein Blick von schwarzen Punkten in der Nähe des Südstrandes gefesselt wurde, die um einen dunklen Gegenstand hüpften. Als ich länger hinsah, erkannte ich in den Punkten große schwarze Vögel, die sich um einen Fraß versammelt hatten. Geier, durchzuckte es mich. Dann ist der dunkle Gegenstand vielleicht ein Mensch? So schnell mich meine fiebergeschwächten Beine trugen, eilte ich der Stelle zu. Ein Mensch. Ein Matrose. Das ist ja der Kapitän. Er? Ruhig, Jean. Er ist doch tot. Ausgerechnet der Kapitän. Dieses Scheusal. Wie er mich anstarrt. So rachsüchtig wie im Leben. Als wollte er mich umbringen. Mit der Pistole in der Hand. Pistole? Jan, da hast du doch, was du wolltest. Eine Waffe. Aber kein Pulver. Behalte sie trotzdem. Ach, wozu? Sie ist nutzlos. Vielleicht doch nicht. Steck sie ein. Na gut, meinetwegen. Woher hat er nur die Kopfwunde? Der Schädel ist ja gespalten. Er wird sich an einem Stein gestoßen haben. Aber hier ist doch nur Sand. Wasser gibt's Felsen. Ach, und wie ist er dann bis auf die Düne gekommen? Nein. Nein, dann. An Land muss er noch gelebt haben. Außerdem, die Pistole. Man schwimmt doch nicht mit der Waffe in der Hand. Wenn ihn nun ein wildes Tier überfallen hat. Ja, das könnte sein. Doch dann hätte es ihn auch gefressen. Hier stimmt doch etwas nicht. Jedenfalls ist er mausetot und das ist gut so. Mit dieser Piratenbestie hättest du nicht zusammenleben können. Er oder du? Zieh ihm die Stiefel ab. Wirst sie brauchen. Mich ekelt. Wenn ich nur wüsste... Ach, hör auf zu grübeln. Komm! In der Folge beschäftigte ich mich oft mit der rätselhaften Kopfwunde, konnte jedoch keine vernünftige Erklärung für den Tod des Kapitäns finden. So sorgsam ich auch den Strand absuchte, menschliche Spuren entdeckte ich nicht. Von den Piraten hatte sich keiner gerettet. Auch William, der einzige Matrose auf dem Piratenschiff, mit dem ich in Freundschaft verbunden gewesen, war ertrunken. Ich trauerte lange um ihn. Nur langsam gewöhnte ich mich an die Einsamkeit. Die ersten Wochen inmitten einer paradiesischen Umgebung waren qualvoll für mich. Ich suchte und fand eine Höhle, die ich zum Schutz mit Steinen verbarrikadierte, nur einen engen Durchschlupf freilassend. Darin lag ich tagelang fiebergeschüttelt. Mit welchem Entsetzen erwachte ich eines Nachts, als ich das Fauchen und Kratzen einer riesigen Raubkatze hörte. Jeden Augenblick fürchtend, der Steinwall könnte zusammenfallen. Als die Krankheit endlich schwand, waren meine Tage mit der mühseligen Nahrungssuche ausgefüllt. Meine Kleidung verfiel schnell und bestand bald nur noch aus einem Lendenschurz. Haar und Bart wuchsen zottig und meine Hautfarbe unterschied sich kaum von der eines Indianers. Wäre ich Ihnen, Mr. Powell, damals begegnet, Sie hätten mich wohl geringschätzig einen Wilden genannt. Nun, ich lebte noch primitiver als ein Wilder. Konnte ich doch nicht einmal Feuer anzünden und musste das wenige Wild, das ich erjagte, roh verzehren. Doch ich war jung. Mein Körper widerstandsfähig. Ich blieb am Leben. Eines Tages, ich probierte eben wieder erfolglos, mit Hilfe von Steinen Feuer zu schlagen, kam mir ein glücklicher Gedanke. Du hast doch, sagte ich mir, die Feuerschlosspistole des toten Kapitäns. Sollte es nicht möglich sein, damit einen Funken zu erzeugen? Ich probierte, spannte den Hahn, drückte ab, ein Funke, der trockene Moder entzündete sich, brannte, ich hatte Feuer. Glauben Sie mir, Mr. Powell, den Geschmack des ersten Bratens werde ich mein ganzes Leben lang nicht vergessen. Jetzt erholte ich mich rasch. Meine Streifzüge ins Innere der Insel wurden immer ausgedehnter. Von den Vögeln lernte ich die genießbaren, von den giftigen Früchten unterscheiden. Meine Pfeile verfehlten nur selten ihr Ziel. Das Hungerleiden hatte ein Ende. Ich hielt mir sogar ein paar Haustiere. Zwar keine Ziegen wie Robinson, denn die gab es hier nicht. Doch hatte ich junge Papageien im Käfig, Eidechsen und Hasen in einer Grube vor meiner Höhle. 2 Monate lebte ich bereits auf der Insel, als ich auf einem meiner Jagdausflüge an den Südstrand eine erschreckende Entdeckung machte. Menschliche Fußspuren im Sand. Vor Entsetzen erstarrt blieb ich stehen. Wer waren die Menschen, die vor kurzem hier barfuß gegangen sind? Indianer? Plötzlich sah ich weit von mir 2 Menschen über den Sand ins Gebüsch laufen. Hatten sie mich auch gesehen? Wer waren sie? Der tote Kapitän fiel mir ein. Waren das seine Mörder? Sollte ich weitergehen oder lieber umkehren? Sorgsam um mich spähend trat ich den Heimweg an. In der übernächsten Nacht erwachte ich von einem verdächtigen Rascheln und Knacken vor meiner Höhle. Ich hörte einen Aufschrei. Jemand musste in meine Hasengrube gefallen sein. Als es hell wurde, erkannte ich meinen Gefangenen. Du? Du bist doch der Indianersklave vom Piratenschiff, den der Kapitän an den Mast binden ließ. Wie heißt du? Antworte! Ich weiß, dass du Englisch sprichst. Schlag mich nicht, Herr. Ich werde dich nicht anrühren. Nur sei nicht zu halsstarrig. Also, wie heißt du? Arnak. Und der andere? Wagura. Dein Freund vom Schiff? Ja. Lebt sonst noch jemand auf der Insel? Nein. Bist du sicher? Ja. Warum wolltet ihr mich töten? Weil du ein Weißer bist. Weil ich ein Weißer bin, ist das ein Grund? Du hältst doch nicht im Ernst alle Weißen für Bösewichter. Ich kenne nur Schlechte. Ich war Sklave. Vergiss das nicht, Herr. Arnak. Wer hat dir, als du am Mast hingst, Wasser gebracht? Du, Herr. Wen wollte der Kapitän deshalb erschlagen? Dich, Herr. Und wer hat dir während des Sturmes die Fesseln zerschnitten? Du, Herr. Ich wusste es nicht. Ja. Du wusstest es nicht. Du warst auf dem Schiff. Warst Pirat. Warum sollten wir glauben, du seist besser als die anderen? Ich war nicht freiwillig auf dem Schiff. Musste vor mächtigen Feinden fliehen. Es blieb mir keine Wahl. Wie sollten wir das wissen? Tja. Wie solltet ihr das wissen? Komm. So. Du bist frei. Geh als Erster hinaus, sag Wagura, er möge seine Pfeile für bessere Gelegenheiten aufbewahren. Hast du Hunger? Ja, Herr. Wir werden 2 Hasen braten. Bring 30 fürs Feuer mit. Ja, Herr. Als ich im Freien stand, war mir doch recht unbehaglich zumute. Ein Pfeil aus dem Hinterhalt? Ich bot eine gute Zielscheibe. Nichts derartiges geschah. Arnak und Wagura brachten Reisig, wir aßen unseren Braten. Dann konnte ich meine Neugier nicht mehr zügeln. Im Norden und Süden kann man an klaren Tagen Land sehen. Sicher größere bewohnte Inseln. Das Land im Süden ist keine Insel. Es ist Festland. Festland? Woher weißt du das? Auf die Insel kommt manchmal ein Jaguar. Jaguare leben aber nur auf dem Festland. Und die schwimmen durch die Meerenge? Es ist nur einer. Ein riesengroßer. Und wir haben gesehen, wie er angeschwommen kam. Aber warum tut er das? Auf der Westseite gibt es viele Schildkröten. Jaguare fressen gern Schildkröten. Wenn ihr so genau wisst, dass im Süden das Festland ist, warum habt ihr nicht versucht, hinüberzukommen? Wir haben es versucht mit einem Floß. Die Meerenge hat eine starke Strömung. Sie trieb uns aufs offene Meer hinaus. Wenn wir ein Boot und gute Ruder hätten... Würdet ihr dann nach Hause finden? Wir würden unser Dorf finden. Es liegt am offenen Meer. Gibt es dort Inseln? Nein. Nur einige Tagesfahrten mit einem schnellen Kanu. In Richtung der untergehenden Sonne liegt die Insel Margarita. Dort wohnen die Spanier. Sie überfallen unsere Dörfer, fischen Perlen im Meer und brauchen viele Sklaven. Kennt ihr den Fluss, den die Spanier Orinoco nennen? Wir hörten von ihm. Dort leben die Guaruano-Indianer. Unsere Krieger ruderten in Richtung der aufgehenden Sonne. So viele Tage am Meeresufer entlang, wie es Finger an beiden Händen gibt, um zu den Hütten der Guaruanos zu kommen. Unterwegs mussten sie eine große Bucht überqueren. Arnak, ihr seid schon viele Jahre von eurem Dorf fort. Solltet ihr nicht doch schon einiges vergessen haben? Oh nein, Herr. Ich erinnere mich an alles. Ganz genau. Die klaren, sachlichen Antworten Arnaks gefielen mir. Er war hübsch, schlank, mit einem schmalen Gesicht und großen dunklen Augen, von ruhigem, besinnlichem Wesen. Ganz im Gegensatz zu dem jüngeren der beiden, Wagura. Ein untersetzter Bursche von etwa 16 Jahren, mit fleischigen Lippen und breiten Nasenflügeln. Er lachte gern und war lebhafter als sein Kamerad. Wie sehr hatten wenige Wochen Freiheit die beiden verändert. Vom Schiff her kannte ich sie als verschreckte, getretene, tierähnliche Wesen. Diese schmachvolle Zeit hatte deutlich sichtbare Spuren an ihnen hinterlassen. Die meisten Zähne waren ihnen eingeschlagen, tiefe Narben bedeckten ihre Körper. Ihre Ohren bestanden nur noch aus Fetzen. Mit auffallendem Misstrauen betrachteten sie alles, was sie umgab. Vor allem mich, den Weißen. Wir begannen ein Leben zu dritt. Täglich erkannte ich deutlicher, dass die beiden ganz anders waren als das, was ich mir aufgrund der Erzählungen der virginischen Grenzer unter Indianern vorgestellt hatte. Sie waren keine blutrünstigen Bestien, sondern Menschen wie Sie und ich, Mr. Powell. Auch der Vergleich mit Robinsons Freitag fiel zu ihren Gunsten aus. Sie gaben keine lauten kindlichen Äußerungen von sich und von lächelnder Untertänigkeit war nichts an ihnen zu bemerken. Dennoch hegte ich geraume Zeit den Plan, die beiden zu neuen Freitags heranzubilden. Die Aussicht, zwei ihrem Herrn bis zum letzten Atemzug treu ergebene Diener zu haben, war zu verlockend. Die Vorstellung von so braven, edlen Wilden ließ mir keine Ruhe. Eines Abends, wir saßen satt und zufrieden um die Feuerstelle, erzählte ich den beiden die Geschichte meines geliebten Meister Robinson Crusoe. Sie hörten aufmerksam zu. Als ich mit besonders warmen Worten schilderte, dass Freitag sein höchstes Glück darin sah, seinem Herrn zu dienen, glomm in Arnaks Augen ein eigenartiger Funke auf. Dieser Freitag lebte sehr glücklich. Viele Menschen beneideten ihn. Glaubt ihr nicht auch? Nein. Nein? So hast du meine Erzählung nicht verstanden. Ich habe sie verstanden. Habe sie sehr gut verstanden. Freitag war ein armer Sklave des Herrn Robinson. Ein Sklave? Ja, Herr. Ein armer Sklave. Wie kann er glücklich sein, wenn er für einen Herrn arbeiten muss? Vielleicht war er nicht ganz richtig im Kopf. Wie kann er glücklich sein, wenn er keinen eigenen Willen haben darf? Wenn er von seinen Herren abhängig ist? Wenn er wie ein Hund leben muss? Arnak! Robinson hat ihn vor den Menschenfressern gerettet. Musste Freitag nicht dankbar sein. Wenn du anstelle von Freitag bist. Halt ein, Herr! Ich erkenne deine Absicht. Ich bin nicht Freitag. Ich bin Arnak. Arnak, Herr! Und das ist Wagura, nicht Freitag. Du warst bisher gut zu uns. Wir wissen das. Wir wollen auch gut zu dir sein. Aber nicht deine Sklaven wie der Freitag des Herrn Robinson. Wir sind endlich frei, wollen es bleiben. Wir werden darum kämpfen. Man kann uns töten, aber nie mehr zu Sklaven machen. Ich schämte mich. Weil ich älter war als sie und die größeren Erfahrungen hatte, weil ich körperlich stärker war, wollte ich diese Jungen zu hündischen Kreaturen machen. Handelte ich dann aber besser als die Piraten, die ich verachtet hatte? Arnak riss mich aus meinen Gedanken. Wir wollen dir noch etwas sagen. Der Kapitän hat sich auch vom Schiff gerettet. Ich weiß. Ich habe ihn gefunden. Dann sahst du, woran er starb. Ja. Wir konnten nicht mit dem schlechten Menschen zusammenleben. Die Insel ist klein. Wir mussten ihn töten. Was hättest du getan? Tja, Mr. Powell. Ich hätte dasselbe getan. Zwei Indianer hatten einen Weißen erschlagen. Von ihrem Standpunkt, Herr Kapitän, eine Ungeheuerlichkeit. Ich war nicht einen Augenblick empört. Ich hatte inzwischen gelernt, die Dinge anders zu betrachten, sie mit den Augen des Verfolgten, des Rechtlosen zu sehen und war mit der Handlungsweise der beiden einverstanden. So lebten wir friedlich miteinander. Ich nahm einige ihre Jagdgewohnheiten an und lehrte sie dafür, auf virginische Art Wildfallen zu stellen. Wir versuchten uns im Töpferhandwerk und brachten auch ein paar brauchbare Schüsseln zustande, in denen wir allerlei Wurzeln und Früchte kochen konnten. Unsere Kost wurde reichhaltiger. Wenn die notwendige Arbeit getan war, saßen wir zusammen und erzählten uns unsere Abenteuer oder schmiedeten Pläne für die Zukunft. Am meisten beschäftigte uns natürlich die Frage, wie wir die Insel verlassen könnten. Das anfängliche Misstrauen war bereits geringer geworden, als ein Ereignis eintrat, das unser gutes Einvernehmen beinahe wieder zerstört hätte. Ein Schiff! Arnak! Wagura! Seht doch, ein Schiff! Komm schnell zur Höhle! Wir werden ein großes Feuer anmachen. Bleib hier, Herr, oder wir schießen. Wir wollen kein Feuer. Kein Feuer? Seid ihr verrückt? Dann werden sie uns nicht bemerken. Sie sollen uns nicht bemerken. Das sind doch Feinde! Die auf dem Schiff sind böse Menschen! Was redet ihr denn da? Wagura hat recht. Sie kommen von der Insel Margarita. Es ist ein spanisches Schiff. Wenn es aber ein englisches oder ein holländisches wäre. Ist das für uns ein Unterschied? Die Weißen führen untereinander Krieg. Gegen uns sind sie sich alle einig. Wir sind Indianer. Niemand darf euch etwas tun. Du kannst uns nicht schützen. Du bist allein. Sie aber sind viele, haben Feuerwaffen. Du hast gesagt, die Engländer suchen dich, weil du einen Aufstand gemacht hast. Die Spanier würden auch dich fangen und zum Sklaven machen. Gut. Es wird kein Feuer sein. Steckt die Pfeile weg. Hebt sie für Feinde auf. Dieses Ereignis erregte mich so, dass es mich nicht am Platze hielt. Ich ging zum Strand und suchte, Klarheit in meine aufgewühlten Gedanken zu bringen. Sollte ich wirklich das Schiff vorbeifahren lassen? Wie komme ich dann aber von der Insel herunter, überlegte ich. Wusste ich, ob das Schiff Gutes bringt? Und Arnak? Und Wagura? Sollten die beiden wieder zu Sklaven werden? Sind nicht ihre Feinde auch meine Feinde? Und wenn diese Feinde doch einmal kommen sollten, werden die Burschen mir nicht in den Rücken fallen? Hatten sie nicht allen Grund? Was hatte ich bisher getan, um ihr Vertrauen zu erlangen? Ich musste es gewinnen. Arnak und Wagura, hör zu. Ich habe nachgedacht über den Zwischenfall vorhin. Und überhaupt, wollen wir nicht in Zukunft alles gemeinsam beraten? Wenn du meinst, Herr. Und dann hört auf, mich Herr zu nennen. Sagt Jan. Einverstanden. Dann hast du mir verziehen, dass ich auf dich geschossen habe? Na sicher doch. Das ist schön, Jan. Und du willst wirklich... Immer zu euch stehen. In jeder Gefahr. Ich verspreche es euch. Ganz fest. Wir brachten den zweiten Teil unserer Sendereihe, die abenteuerliche Fahrt des Jan Bober. Den dritten Teil bringen wir heute in einer Woche um die gleiche Zeit. Auf Wiederhören. Die abenteuerliche Fahrt des Jan Bober. Dritte Folge. In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, als noch der englische König und seine Lords weite Teile des nordamerikanischen Kontinents beherrschten, lebte im heutigen USA-Staat Virginia Jan Bober. Jan Bober war ein Abkömmling polnischer und englischer Grenzpioniere. Aufgrund ungewöhnlicher Abenteuer wurde er nach Südamerika an die Mündung des Orinoco verschlagen, wo es ihm gelang, die dort lebenden Indianerstämme gegen die europäischen Kolonisatoren zu vereinen. Folgen wir anhand seiner Briefe an den englischen Kapitän Powell seinem interessanten Lebensweg. Venezuela, 1731. Sehr geehrter Herr Kapitän Powell, gestern hatte ich einen kleinen Jagdunfall. Eine Verletzung am Bein wird mich voraussichtlich für einige Tage ans Haus fesseln. Die aufgezwungene Muße nutzend, werde ich mit dem Bericht meiner Abenteuer fortfahren. Ich war nach meiner Flucht auf das Piratenschiff und dessen Untergang auf eine unbewohnte Insel im Karibischen Meer verschlagen worden, ohne sie mit eigener Kraft verlassen zu können. Die Engländer suchten mich, weil ich in Virginia Rebellenführer gewesen war, und den Spaniern hätte meine Zugehörigkeit zu den Piraten, ob freiwillig oder nicht, genügt, um mich an den Galgen zu hängen. Auf die gleiche Insel hatten sich die beiden Indianersklaven des Piratenkapitäns gerettet. Zwei junge Burschen, die, um ihre Freiheit zu behalten, zu allem entschlossen waren. Die beiden wurden von den gleichen Menschen bedroht wie ich. Sind sich doch alle seefahrenden Nationen darin einig, in den Indianern Freiwill zu sehen, das nach ihrer Ansicht ausgerottet oder verschleppt werden muss. Die Insel, unser Zufluchtsort, war nicht klein, aber auch nicht groß genug für einen Weißen und zwei Indianer, die sich aus Furcht voreinander feindlich gegenüberstehen. Erst näheres Kennenlernen wandelte langsam Misstrauen in Vertrauen. Die uns umgebenden gemeinsamen Gefahren, die gemeinsamen Feinde machten uns zu Verbündeten. Freunde wurden wir erst später. Nach einem Abenteuer, bei dem ich beinahe ums Leben gekommen wäre. Eines Morgens, Arnak und ich sammelten Brennholz, kam Wagura, der nach Futter für unsere gefangenen Papageien und Hasen in den Wald gegangen war, atemlos und blau vor Schrecken zurückgelaufen. Er verfolgt mich! Flieht! Er ist mir über den Weg gelaufen! Wer denn? Der Jaguar! Hast du dich auch nicht geirrt? Nein, nein! Am Strand waren seine Spuren, ganz deutlich. Er ist mir nachgeschlichen. Bleib durch. Jan, kommt in die Höhle. Eine große Raubkatze ist mir schon einmal nachgeschlichen. Das war bestimmt er. Er hat mich aber doch nicht angefallen. Vielleicht war es ein anderer. Nein, derselbe. Es schwimmt nur einer vom Festland herüber. Wir wissen das genau. Dann meint ihr, der sei jetzt mutiger geworden? Nimm es nicht leicht, Jan. Jaguare können beobachten und denken. Er weiß, dass wir unbewaffnet sind. Jetzt, wo die Sonne hochsteht, wird er schlafen gegangen sein. Wenn es dunkelt in der Nacht, kommt er gewiss. Er wird warten, bis uns der Hunger heraustreibt. Dann überfällt er uns. Auch am Tage. Sag mal, Arnak, wie macht denn euer Stamm Jagd auf Jaguare? Mein Stamm fürchtet sie. Hält sie für eine Gottheit. Bringt ihnen Opfer. An Menschen? Nein, Nur manchmal ein Stück wild, wenn wir viel erlegt haben. Ja, dann muss ich allein gegen den Jaguar kämpfen. Warum? Fürchtet ihr die Gottheit nicht? Nein, wir glauben nicht mehr an solche Gottheiten. Wir helfen dir. Nur womit? Psst. Nichts. Ist es wahr, dass es Gifte gibt, die augenblicklich töten? Oh ja, die gibt es. Sie werden aus Früchten einer Lianenart gemacht. Die Früchte müssen einige Tage lang kochen, sonst wirkt das Gift nicht. Es hätte uns früher einfallen müssen. Aber ich erinnere mich, es gab bei uns einen Zauberer, der brauchte zu gewissen geheimen Dingen Felle und Knochen von Jaguaren. Manchmal befahl er unseren Kriegern, tiefe Fallgruben auszuheben. Darin ließ er dann einen lebenden Hund festbinden. Wenn ein Jaguar hineinfiel und nicht wieder heraus konnte, ging der Zauberer hin und tötet ihn mit einer Lanze. So werden wir es auch machen. Wir gingen sofort ans Werk. Wir schaufelten unsere bisherige Hasengrube aus, zogen den Sand in Körben hoch, abwechselnd, unermüdlich in sengender Hitze, bis am späten Nachmittag ein wahrer Abgrund zu unseren Füßen lag. Eilig bedeckten wir die Falle mit Zweigen, sammelten Brennholz, um es in der Nacht hell zu haben, und begaben uns zeitig in die Höhle, sorgfältiger als sonst deren Eingang verschließend. Abwechselnd Wache haltend, hatten wir den größten Teil der Nacht verbracht, als uns ein Scharren und Kratzen in unserer Nähe aufschreckte. Er ist da, Jan. Er muss ganz dicht am Eingang sein. Raubtiere haben einen scharfen Geruch an sich. Jetzt fällt er über unsere Papageien her. Er weiß, dass er nicht zu uns herein kann. Darum lässt er seine Wut an allem aus, was uns gehört. Er ist in die Grube gefallen. Kommt, wir wollen nachsehen. Da saß er, tief unten in dem engen Loch, riesig, mit emporgestreckten Tatzen, die grünen Lichter starr und hasserfüllt auf uns gerichtet. Ein Bild des Grauens. Noch ist er vom Fallen betäubt. Wir müssen uns beeilen. Vor allen Dingen gut zielen und nicht auf den Schädel, der ist zu hart. In die Augen. Ja, in die Augen. Bagura, mach, dass das Feuer stärker brennt. Ja. Wir brauchen mehr Licht. Ich werde es mit einem Spieß versuchen. Ihr schießt zur gleichen Zeit. Wartet. Jetzt! Mein Spieß war dem Jaguar tief ins Fleisch gedrungen. Arnak hatte ihm ein Auge ausgeschossen. Sein Rücken steckte voller Pfeile. Doch die Bestie raste weiter. Toll vor Wut. Gespenstisch. Unbesiegt. Jan, unsere Pfeile gehen zu Ende. Er hat die Wände schon eingerissen. Sie sind schon viel höher. Bald wird herausfallen. Er wird sich auf uns stürzen. Und uns fressen. Komm, wir wollen in die Höhle. Unsinn! Wir müssen ihn töten, sonst kommt er wieder und immer wieder. Ihr habt doch selbst gesagt, Jaguare können denken. Wenn er unseren Pfeilen und Lanzen widersteht, dem Feuer wird er unterliegen. Denn das Feuer ist stärker als ihr. Los! Wir schleuderten einen großen Feuerbrand in die Grube. Die Bestie heulte fürchterlich, setzte an, sprang und war oben. Schlug mir den Spieß aus den Händen, warf mich zu Boden und biss zu. Mit dem Rest meines Bewusstseins nahm ich wahr, wie Arnak dem Jaguar seinen Spieß in die Seite rannte und ihn von mir herunterstieß. Ich erwachte, fand mich im Eingang der Höhle in der Sonne liegend. Zwischen zwei Agaven hing das Fell des Jaguars zum Trocknen ausgespannt. Arnak, was ist mit dir? Ich kann nicht gehen. Er hat mir das Bein aufgerissen. Wo ist Vagura? Vagura ist nicht verletzt. Er ist auf der Jagd. Arnak, du hast mir das Leben gerettet. Ach, lieg still. Du hast viele und böse Wunden. Vagura wird uns gesund pflegen. Er war früher Gehilfe unseres Zauberers und kennt eine Menge Heilkräuter. Nur musst du geduldig sein. Viele Monde lang. Mein Leben hing an einem seidenen Faden. Das fühlte ich. 5 Tage hatte ich bewusstlos gelegen und nur langsam erholte ich mich. Mit welcher Selbstverständlichkeit hatte sich Arnak der Gefahr ausgesetzt, mich zu retten? Wie liebevoll umsorgte mich jetzt Vagura. Wie den besten Freund. Wie einen Bruder. Der 16-jährige Junge musste ganz allein für Nahrung sorgen, kochen und Brennholz herbeischaffen. wobei die Wege immer weiter wurden, je mehr sich die natürlichen Vorräte in unserer Umgebung erschöpften. Als Arnak, der viel früher gesund wurde als ich, Wagura helfen konnte, war seine erste Sorge, vergiftete Pfeile herzustellen. Dann gingen die beiden an den Bau eines Floßes, mit dem wir später versuchen wollten, Festland zu erreichen. Während meines wochenlangen, unfreiwilligen Müßigganges hatte ich genügend Gelegenheit, über meine Kameraden nachzudenken. Mit der Zeit bewunderte ich nicht nur ihre Geschicklichkeit bei der Arbeit, vielmehr ihren regen Verstand. Hatten sie doch während vierjähriger Sklaverei trotz schlimmster Misshandlungen ausgezeichnet Englisch und einigermaßen Spanisch sprechen gelernt und ihre religiösen Vorurteile abgelegt. Ich begann stolz darauf zu sein, solche Freunde zu besitzen und schwor im Stillen, die beiden nie im Stich zu lassen, komme, was da wolle. Nach einem halben Jahr waren meine Wunden verheilt, ich hatte meine frühere Körperkraft wiedergewonnen. Nur tiefe Narben an Brust und Schultern blieben zurück. Gern hätten wir die Insel verlassen. Doch unser Floß, das wir ohne geeignetes Handwerkszeug mühsam gebaut, vorsorglich mit Rudern und einem Segel aus Zweigen und Palmblättern versehen hatten, war ungeeignet, uns durch die Meerenge zum Festland zu bringen. Die starke Strömung riss uns mit sich fort aufs offene Meer. Wir waren froh, als wir nach stundenlangem Rudern halbtot vor Anstrengungen unseren Strand wieder erreicht hatten. Am folgenden Tag saßen wir vor unserer Höhle. Plötzlich hörten wir Kanonenschüsse. Wir liefen zum Berg. Unweit unserer Insel tobte eine Seeschlacht. Zwei Brigantinen beschossen einander. Jan, kannst du erkennen, was das dort für Schiffe sind? Eines hat eine spanische Flagge, das andere gar keine. Es ist sicher ein Pirat. Die sind wie wütende Hunde. Da schaut, der Spanier brennt! Sie springen in die Boote. Ein Unglück. Sie kommen hierher. Fliehen wir. Warum denn? Bleib doch. Noch droht uns keine Gefahr. Dir vielleicht nicht, aber uns. Redet doch nicht solch einen Unsinn. Es gibt keinen Unterschied zwischen euch und mir. Sie wissen doch gar nicht, dass wir hier sind. Und wenn, haben wir immer noch die vergifteten Pfeile. Der Pirat, der seine Beute in Flammen aufgehen sah, brachte seine zerfetzte Takelung eilig in Ordnung, setzte Notsegel und war bald am Horizont verschwunden. Die Spanier kamen immer näher. Sie landeten am Nordstrand, unweit unseres Berges. Wir zählten 25 Mann. Etwa jeder Zweite hatte ein Gewehr oder eine Muskete. Begehrlich betrachtete ich diese Schätze. Aber vergebens. Auch unser Versuch, ihnen während der Nacht eines der Boote zu entwenden, misslang. Zu unserer unbeschreiblichen Erleichterung blieben die Spanier dicht beieinander, schlugen am Strand ein Lager auf und fuhren am nächsten Morgen ab. Nach Norden, in Richtung der Insel Margarita. Später sahen wir das Wrack der spanischen Brigantine an einem Felsenriff hängen. Der ausgebrannte Bug war versunken, nur das Heck ragte aus dem Wasser. Die Aufbauten schienen vom Feuer verschont. Eilig ruderten wir auf unserem Floß hinüber, voller Hoffnung, noch etwas für uns Brauchbares retten zu können. Kommt mal her. Schaut mal hier herein. Das ist Zauberei. Nein, das ist ein Fernrohr. Hat sicher dem Kapitän gehört. Wollen wir es mitnehmen? Aber natürlich, das ist ja nützlich. Damit können wir in Zukunft unsere Feinde schon von Weitem erkennen. Dann gib mir das Rohr. Ich werde gut darauf achten. Die Besatzung hatte das Schiff in größter Hast verlassen. Wir fanden Kleidung und Wäsche, sogar die reich mit Goldstickereien verzierte Gala-Uniform des Kapitäns. Lebensmittelvorräte, darunter eine Kiste mit Maiskörnern, einen Sack mit Pulver, einen mit Blei und Waffen. Helft mir, die Musketen und die Gewehre tragen. Alle? Wozu? Wir sind doch nur drei. Trotzdem, wir lassen nicht eine Waffe hier. Auch nicht die Degen und Pistolen? Auch die nicht. Du kommst schon, macht schnell, bald wird das Schiff sinken. Gut, Jan. Wir wollen tun, wie du sagst. Nur lass uns dann auch die schöne Kleidung mitnehmen. Meinetwegen. Das Floß hat Platz genug. Wir ließen nichts zurück. Selbst die Tische und Bänke warfen wir ins Wasser, banden sie am Floß fest und schleppten sie hinter uns her. Vor unserer Höhle breiteten wir unsere Reichtümer aus, wühlten in Hemden und Hosen herum, wählten aus und verwarfen, übermütig wie die Kinder. Mich freuten am meisten die Waffen. 15 Flinten und Musketen, 3 Pistolen und 5 Degen. An diesem Abend saßen wir lange zusammen und beratschlagten. Ich war lange nicht so glücklich gewesen. Wenn wir jetzt in unser Dorf fahren könnten. Lass nur. Das machen wir auch. Wir haben doch zwei Äxte. Damit bauen wir uns ein neues Floß mit einem richtigen großen Segel. Das wird aber lange dauern. Vielleicht sollten wir den Mais aussäen. Es kommt die Regenzeit. Richtig. Ja, wir werden gleich morgen roden. Es lohnt sich doch nicht. Bis der Mais reif ist, sind wir bestimmt nicht mehr hier. Wir sollten ihn lieber aufessen. Na, und wenn uns was dazwischen kommt? Ja, aber du hast gesagt, es ist jetzt sicherer. Wir haben Feuerwaffen. Das stimmt schon. Bloß ihr müsst doch erstmal damit schießen lernen. In den folgenden Wochen waren wir sehr fleißig. Vor allem, was den Schießunterricht anlangte. Arnak und Wagura hatten während ihrer Sklavenzeit genügend Pulver gerochen, obgleich sie nie eine Waffe selbst in die Hand bekommen hatten. Jetzt lehrte ich sie täglich eine Stunde rasch laden, zielen, schießen und die Waffe reinigen. Sobald meine Kameraden die Fertigkeit erlangt hatten, auf 100 Schritt von 10 Schüssen 9 ins Ziel zu bringen, hielt ich die Übungen für abgeschlossen. Wir mussten Pulver und Blei sparen. Inzwischen hatten wir ein neues Floß gebaut. Leichter und doch fester als das vorige. Unser Mais war prächtig gediehen. Wir hatten vor, ihn in einigen Tagen zu ernten und dann erneut eine Fahrt zum Festland zu wagen. Als neue Ereignisse eintraten, die unsere Abreise verzögerten. Wir waren nach dem Nordteil unserer Insel unterwegs und wollten Papageien fangen, die dort in einem Wäldchen nisteten. Arnak, der voranging, blieb plötzlich stehen. Seht doch, dort, die Spanier! So viele, wir sind verloren! Wie gut, dass wir Feuerwaffen haben! Und wie gut, dass ihr schießen gelernt habt. Aber merkwürdig, ich sehe kein Schiff, nur drei Boote. Und nicht einmal Segel, sie kommen gerudert. Indianer sind das nicht, sie haben Hemden und Hosen an. Jan, kannst du sie jetzt durch das Fernrohr deutlich sehen? Haben sie viele Waffen? Ich sehe überhaupt keine. Aber etwas anderes. Es ist kein einziger Weißer dabei, nur Indianer und Neger. Neger? Schau selbst. Tatsächlich. Sie haben Frauen und Kinder mit. Sie schauen dauernd nach Norden, als hätten sie von irgendetwas Angst. Dann sind das bestimmt Sklaven. Natürlich entflohene Sklaven. Daher auch die Kleidung. Außerdem gibt es doch in Südamerika keine Neger, die in Freiheit leben. Arnak, vielleicht sollten wir ihnen helfen. Jan, erst müssen wir wissen, von welchem Stamm die Indianer sind. Gehören die dort zu einem Feindlichen, dann wäre es gefährlich, wenn sie uns entdecken. Wenn sie uns vielleicht auch nicht töten würden, sie uns aber sicher gefangen nehmen. Und zu Sklaven machen? Indianer kennen keine Sklaverei. Aber sie würden uns mitnehmen und später in ihre Sippe eingliedern. Wir könnten da nicht mehr in unser Dorf zurückkehren. Ja. Vielleicht sind es gar keine Feinde. Es waren wirklich keine. In einem der Indianer erkannte Arnak den Bruder von Waguras Mutter, Manauri, den Häuptling ihres Stammes. Als Manauri sich zufällig etwas von den anderen absonderte und näher auf uns zukam, riefen ihn die beiden an. Manauri! Ja? Manauri! Was? Wir sind's, Manauri! Arnak! Und Wagura! Wagura und Arnak? Das ist Zauberei. Nein, nicht Zauberei. Lass dir erzählen. Nun begann eine lange Unterhaltung, die ich nur zum Teil verstand, weil sie in Arawakisch, der Muttersprache meiner Freunde, geführt wurde. Dann wandte sich Manauri in spanischer Sprache an mich. Meine Stammesbrüder sagen, du seist ihr Freund und willst auch uns helfen. Wir können deine Hilfe brauchen. Wir kommen von Margarita. Dort ist es schlimm. Die Sklaven haben einen Aufstand gemacht. Die Spanier sind aber stärker, haben Feuerwaffen. Und wir sind geflohen. So viele Menschen? In den drei Booten? Wir mussten es wagen. Es ging um unser Leben. Werdet ihr verfolgt? Unsere Flucht hat niemand bemerkt. Wir hoffen, dass es so bleibt und dass wir das Festland erreichen. Doch erst müssen wir essen. Wir sind seit 3 Tagen ohne Lebensmittel. Und dann rufe die Männer zusammen. Wir werden jagen. Warte! Ich muss sie vorbereiten. Sie würden sich vor dir fürchten. Vor allem die Neger. Sie hassen alle Weißen. Und du bist ein Weißer. Wieder musste ich es hören. Du bist ein Weißer. Die Flüchtlinge saßen um ein Lagerfeuer. Ich ging reihum und gab jedem die Hand. Die meisten blickten mich freundlich an. Nur ein riesiger Neger, offenbart der Anführer, schaute finster drein und ergriff sofort das Wort. Bisher waren wir uns einig. Gemeinsames Unglück verband uns. Jetzt taucht hier ein Weißer auf und ihr vertraut ihm. Habt ihr denn schon vergessen, was uns die bleichgesichtigen Bestien angetan haben? Matteo, beruhige dich. Dieser ist anders. Du kennst ihn auch erst ein paar Stunden. Arnak hat es gesagt. Arnak lügt nicht. Wir kennen Arnak. So, vielleicht hat er das Lügen gelernt. Die Sklaverei verändert den Menschen. Sicher, aber nicht immer zum Schlechten. Der Weiße war Pirat. Das hat uns Arnak auch gesagt. Dann hat er dir sicher erklärt, warum. Dass ich dazu gezwungen wurde. Dass ich auf das Piratenschiff geflohen bin, weil ich nicht getötet werden wollte. Genau wie ihr jetzt. Vergleiche dich nicht mit uns! Was verstehst du schon von unserem Leben? Du warst nie Sklave. Wenn mich meine Feinde gefangen hätten, wer weiß. Vielleicht hätten sie mich dazu gemacht. Er ist Engländer. Vergiss das nicht, Matteo. Die Engländer sind nicht besser als die Spanier. Auf Jamaika haben sie die Indianer ausgerottet. Tausende von Negersklaven hingebracht, die sie genauso grausam behandeln. Von weißen Sklaven aber habe ich bisher nie gehört. Und doch gibt es sie. Sie müssen genauso leben und arbeiten wie die Neger. Nur wenigen gelingt es, sich freizukaufen. Und du verlangst, dass wir dir glauben? Warum nicht, Matteo? Ich habe auch davon vernommen. Ihr seid verblendet. Arnak und Agura haben euch beschwatzt. Stellt euch vor, wir stießen mit Spaniern zusammen. Es käme zu einem Kampf mit den Spaniern. Würde sich der Engländer nicht im entscheidenden Moment darauf besinnen, dass er ein weißer Mann ist und uns verraten? Nein. Jan hat mit uns ein ganzes Jahr gelebt. Wir waren manchmal in Gefahr, einige Male in Lebensgefahr. Nie hat er gehandelt wie die Weißen, die du meinst und die auch wir kennengelernt haben. Wir haben doch erzählt, wie er... Ich weiß! Nur überzeugen mich eure Beispiele nicht. Bisher konnte der Weiße so oder so handeln. Es ging nicht um seinen Kopf. Er ist und bleibt eine Gefahr für uns, solange wir auf der Insel sind. Am besten, wir fesseln ihn. Und erst wenn wir abfahren, lassen wir ihn frei. Das wird nicht sein. Schweig! Jan ist unser Bruder. Wir wollen, dass er mit uns kommt. Bitte, Manauri, hilf uns. Matteo, komm zur Vernunft. Jan bietet uns seine Hilfe an. Wenn du unsere Lage bedenkst, dann musst du zugeben, dass wir sie bitter nötig haben. Ich habe nie erlebt, dass ein Weißer einem Neger half. Und er kommt zu uns, sagt, er wolle uns helfen. Warum? Sage mir, Weißer. Warum? Weil ich nicht denke wie die anderen Weißen. Wenn du mich näher kennst, dann wirst du... Wenn! Meinst du, ich könnte so schnell vergessen, was ich und die meinen von den Weißen erleiden mussten? Zu uns waren sie bisher alle gleich grausam. Sie fingen uns mit List oder Gewalt. Kannst du ermessen, was es heißt, in stinkenden Schiffsluken zusammengepfercht, Wochen und Monate hungernd und durstend verbringen zu müssen? Und wenn schon auf der Fahrt in ein ungewisses Schicksal die Hälfte deiner Kameraden die Strapazen nicht durchhält, an Entkräftung krepiert, was meinst du, was man da fühlt? Wenn du dann halbtot vor Kummer und Anstrengung ausgeladen und wie Vieh zur Arbeit getrieben wirst, wenn du mit ansehen musst, wie dein leiblicher Bruder von Hunden zerrissen wird. Nur so, zum Vergnügen der Herren. Könntest du da anderes empfinden als Hass? Na, schau dir Dolores an. Sie kam als 10-jähriges Kind nach Margarita. Sieht sie nicht aus wie eine 40-Jährige? Weißt du, wie alt sie in Wirklichkeit ist? 19. Nein, jetzt sind wir endlich frei. Und du, Manauri, entscheide dich. Willst du zu dem Weißen halten? Ja, ich will. Ich vertraue ihm. Dann muss ich mich von euch trennen. Ich und die meinen. Wir wollen nicht mit ihm zusammenleben. Wir können nicht. Wir brauchen Zeit. Lebt wohl! Matteo war nicht aufzuhalten. Das fühlten wir genau. Er und die gesamte Negergruppe bestiegen die zwei kleineren Boote und ruderten zum Weststrand, ans entgegengesetzte Ende der Insel, um von uns so weit wie möglich fortzukommen. Ein verhängnisvoller Entschluss, wie sich leider bereits 2 Tage später herausstellen sollte. Wir brachten den dritten Teil unserer Sendereihe »Die abenteuerliche Fahrt des Jan Bober«. Abenteuerliche Fahrt des Jan Bober. Vierte Folge. In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, als noch der englische König und seine Lords weite Teile des nordamerikanischen Kontinents beherrschten, lebte im heutigen USA-Staat Virginia Jan Bober. Jan Bober war ein Abkömmling polnischer und englischer Grenzpioniere. Aufgrund ungewöhnlicher Abenteuer wurde er nach Südamerika an die Mündung des Orinoco verschlagen, wo es ihm gelang, die dort lebenden Indianerstämme gegen die europäischen Kolonisatoren zu vereinen. Folgen wir anhand seiner Briefe an den englischen Kapitän Powell seinem interessanten Lebensweg. Venezuela, 1731. Sehr geehrter Herr Kapitän Powell, das vorige Mal schilderte ich Ihnen meine erste und leider einzige Begegnung mit dem Neger Matteo, der, obwohl erst 25-jährig, zu den ungewöhnlichsten Männern gehörte, die ich je kennengelernt habe. Er hasste alle Menschen weißer Hautfarbe. Dass er mir misstraute und meinetwegen die Negergruppe von den Indianern trennte, war verhängnisvoll. Arnak und Wagura führten das größere Boot mit den Frauen und Kindern in unsere Bucht am Oststrand, während Manaori und seine Indianer mir zu Fuß nach meinem alten Wohnsitz folgten, nachdem sie sorgfältig die Spuren des alten Lagers verwischt hatten. Bald herrschte vor der Höhle ein emsiges Treiben. Schutzdächer wurden errichtet, Feuer angezündet, die Frauen kochten und brieten, was die Männer unter Waguras Führung aus dem Wald brachten, während sich die übrigen eilig damit beschäftigten, Pfeile und Bogen zu schnitzen. Arnak und ich waren vor allem um unsere Sicherheit bemüht. Wir zogen bei Flut das Boot der Ankömmlinge den Bach hinauf und versteckten es im Gestrüpp, beseitigten alle Spuren am Strand und bestimmten eine ständige Wache auf dem Berg. Am Abend, als alle gesättigt um die Feuerstelle saßen, hielten wir eine große Beratung ab. Werden Matteo und seine Leute alleine zurechtkommen? Warum nicht? Arnak, Wagua, ja? Gibt es auf der Westseite der Insel keine Tiere? Oh doch, sogar mehr als hier. Wir haben dort nie gejagt. Da leben sehr viele Schildkröten. Die müssen auch für uns die hauptsächlichste Fleischnahrung sein. Richtig. Ja. Wir sind 20 Männer, 2 Frauen und 3 Kinder. Matteos Gruppe besteht aus 3 Frauen, 4 Kindern und 8 Männern. Das sind zusammen 40 Menschen, die satt gemacht werden müssen. Ja. Inmitten der Insel ist der See des Überflusses. Ja, wir haben ihn so genannt, weil es in seiner Umgebung viel Wild gibt. Doch, das wird auf die Dauer nicht reichen. Wir werden Früchte und essbare Wurzeln sammeln. Ja, aber die Neger, sie kommen aus Afrika, die kennen doch den südamerikanischen Urwald nicht. Lasana, Matteos Frau, ist eine Indianerin aus unserem Stamm. Sie kennt sich aus. Werden sie Pfeile und Bogen haben? Damit können sie nicht umgehen. Aber mit der Lanze kämpfen sie sehr geschickt. Aber für Lanzen braucht man sorgfältig getrocknetes Holz. Wir haben doch noch einen großen Vorrat an Lanzen in der Höhle. Arnak, was meinst du? Ja. Könnten wir nicht darauf verzichten? Sicher, Jan. Jetzt, wo wir Feuerwaffen haben. Was bist du für ein merkwürdiger Mann, Jan? Die Neger misstrauen dir. Wollen nicht mit dir leben. Matteo, ihr Anführer, beleidigt dich. Und du? Du sorgst dich um ihre Sicherheit. Warum? Weil ich sie verstehe. Sie haben durch die Weißen Schreckliches erduldet. Matteo ist klug, er hat einen scharfen Verstand. Dass er in meinem Falle irrt, das kann ich ihm nicht nachtragen. Vor einem Jahr, als Arnak und Wagura entdeckten, dass sich außer ihnen noch ein Weißer auf die Insel gerettet hatte, waren ihre Absichten, meine Person betreffend, auch nicht gerade die freundlichsten. Was? Ist das wahr? Ja, wir wollten ihn nachts in seiner Höhle umbringen. Und ich habe auf ihn geschossen. Wenn die Hasengrube nicht gewesen wäre... Hör auf damit, Jan, bitte. Und du, Manaori, ja? Wenn Arnak und Wagura nicht für mich eingetreten wären, hättest du dann anders gehandelt als Matteo? Nein, wohl nicht. Ja, wir müssen heute beraten, was wir morgen tun wollen. Die Spanier könnten inzwischen eure Flucht bemerkt haben, euch verfolgen. Was befiehlst du? Ich? Gar nichts. Du bist der Älteste von uns und Häuptling. Also, wie du willst. Dann werde ich befehlen. Hör zu. Wagura, du wirst morgen früh mit 3 Kriegern die Lanzen auf ein Floß laden und sie Matteo bringen. Ja. Schildkröten fangen und Matteos Leuten behilflich sein. Mhm. Bis zum Abend hoffe ich, euch mit reicher Beute wiederzusehen. Arnak, du führst 5 Krieger an den See des Überflusses. Ihr werdet jagen und Früchte sammeln. Wir brauchen Vorräte. Wollen wir auf unserer Reise über das Meer nicht wieder Hunger leiden. 2 Krieger werden mit dem anderen Floß zum Fischen fahren. Arnak wird euch zeigen, wohin ihr rudern müsst. Die Frauen sollen kochen und Körbe flechten. Ja, willst du mir nicht sagen, was ich morgen tun soll? Das Wichtigste. Mich und die übrigen 6 Krieger im Gebrauch der Feuerwaffen unterweisen. Ach, das ist das. Warum nur dich, Häuptling, und 6 Krieger? Ja, Arnak hat gesagt, es seien 8 Feuerwaffen übrig. Wir wollen alle lernen. Das sollt ihr auch. Wir werden abwechselnd jagen und schießen üben. Du denkst an alles. Der Häuptling muss an alles denken. Noch etwas. Arnak hat mir erzählt, du seist in deiner Heimat ein tapferer Anführer gewesen. Ich schlage darum vor, dass du unser Häuptling bist, wenn es zu einem Kampf mit den Spaniern oder anderen Feinden kommen sollte. Seid ihr alle damit einverstanden? Ja, das ist richtig. Jan soll uns zeigen, wie man gegen die Weißen kämpft. Wenn er unser Anführer ist, werden wir die Spanier besiegen. Also gut. Wie ihr beschließt, so soll es sein. Als ich am nächsten Morgen erwachte, fand ich außer den beiden Frauen mit ihren Kindern und meinen 7 erwartungsvollen Schülern niemand mehr vor. Begeistert und aufmerksam waren die Indianer, unermüdlich bei der Sache, so dass sie nach einigen Stunden bereits begriffen hatten, wie man lädt, zielt, schießt und die Waffe reinigt. 2 von ihnen, die schon früher mit Flinten umgegangen waren, zeigten sehr gute Leistungen. Gegen Mittag kehrten die Fischer und Arnaks Jäger zurück. Obgleich die Sonne brannte und uns der Schweiß in Strömen floss, arbeiteten alle angestrengt weiter. Meine Schüler vom Vormittag zerlegten das Wild, hängten Fleisch und die Felle zum Trocknen auf und gingen daran, den Mais zu schneiden, während ich mit den beiden Fischern und Arnaks Jägern den Schießunterricht fortsetzte. Kurz vor Sonnenuntergang kehrte Wagura mit seinen 3 Kriegern auf dem mit Schildkröten beladenen Floß zurück. Er berichtete, dass Matteo die Lanzen dankend angenommen, jedoch auf Waguras Vorschlag, sich wieder mit uns zu vereinen, nicht geantwortet habe. Zeitig begaben wir uns zur wohlverdienten Ruhe. Ich lag noch eine Weile schlaflos, dachte über meine neuen Kameraden nach, über ihr diszipliniertes Verhalten, das so ganz im Widerspruch zu dem stand, was man mir früher von der sorglosen Trägheit der südamerikanischen Indianer geschildert hatte. Wie bei Arnak und Wagura vor einem Jahr fand ich heute bei Manauri und seinen Leuten gleichermaßen Fleiß, Ausdauer und den unbedingten Willen, frei zu sein und frei zu bleiben. Ich hoffte von ganzem Herzen, dass mir Zeit bliebe, sämtliche Indianer, auch die Frauen, zu guten Schützen auszubilden. Doch der Feind war schnell. Im Morgengrauen, wir lagen alle noch im tiefen Schlaf, kommt Arnak, der die Wache auf dem Berg ablösen sollte, zurückgerannt. Die Spanier! Wacht auf! Die Spanier kommen! Spanier. Von Norden! Von der Insel Margarita! Mit einem Schiff! Sie werden bald hier sein. Vielleicht in 2 Stunden. Ja, wo sind sie? Die Feinde kommen. Jetzt bist du Häuptling. Wollen das alle? Genau wie vor 2 Tagen? Ja, alle! Wir vertrauen dir. Wir werden ausführen, was du befiehlst. Befiehl. Dann löscht die Feuer. Sie könnten uns verraten. Ihr Frauen versteckt euch mit den Kindern in der Höhle. Erlaube, dass wir uns Bogen und Pfeile nehmen. Dann werden wir uns selbst verteidigen. Uns und unsere Kinder. Gut. 4 Krieger, davon 2 mit Musketen, bleiben außerdem zu eurem Schutz zurück. Zeigt euch nicht am Strand oder an offenen Stellen. Das gilt für alle. Die Spanier dürfen uns nicht entdecken. Dann verteilten wir die restlichen Feuerwaffen. Wir besaßen zusammen 15 Flinten und Musketen. An Munition 300 Schuss, außerdem zahllose Pfeile, darunter 30 vergiftete. Vorsichtig schlichen wir an den Berg. Das Schiff der Verfolger war bereits mit bloßem Auge deutlich zu erkennen. Jan, sage uns, was du durch die Entfernung siehst. Auf Deck stehen ungefähr 15 Spanier. Sie starren auf den Strand, als wollten sie die Blätter an den Büschen zählen. Jan, haben sie Hunde? Hoffentlich nicht. Dann sind wir verloren. Nein. Jedenfalls sehe ich keine. Was denn für Hunde? Was für Hunde? Frag mich so dumm. Still. Arnak und Vagura waren bei den Engländern Sklaven. Woher sollen Sie wissen, was es mit diesen Hunden auf sich hat? Sie werden schon lernen, sich vor ihnen zu fürchten. Erklärt lieber genau, warum diese Hunde so schrecklich sind. Sie sind sehr groß und stark. Und besonders darauf abgerichtet, den Spuren entlaufener Sklaven zu folgen. Hören auf jeden Befehl ihrer Herren. Und zerreißen Menschen. Aber nur Indianer und Neger. Sonst sind sie wie andere Hunde. Hast du uns nicht verstanden? Kann man sie mit einem vergifteten Pfeil oder einer Feuerwaffe töten? Sicher. Warum sollen wir uns dann vor ihnen fürchten? Stundenlang schlich das Schiff. Es war ein schlanker, wendiger Schoner, die Nord- und Ostseite der Insel entlang. Mit gerafften Segeln, dicht am Ufer lauernd wie ein Geier auf Beute. Gegen Mittag fuhr er aufs Meer, nach Süden, dem Festland zu. Jetzt suchen sie uns auf dem Wasser. Wenn sie uns auch dort nicht finden, vielleicht glauben sie dann, wir seien ihnen entwischt. Die Spanier wissen, dass ihr nur in drei Booten, rudernd, ohne Segel geflohen seid und in diesen kleinen Fahrzeugen nicht weit gekommen sein könnt. Eben. Wir müssen damit rechnen, dass sie wiederkommen. Vielleicht sogar landen und weitersuchen. Lasst uns inzwischen tüchtig essen, um bei Kräften zu bleiben. Die Spanier kamen wieder. Nach einigen Stunden kehrten sie zu der gleichen Stelle zurück, an der sie uns mittags verlassen hatten. Nur wandten sie sich jetzt dem Südstrand zu. Es war klar. Sie beabsichtigten, die ganze Insel zu umsegeln, auch die Westseite. Sie konnten die Neger entdecken, die ihnen zahlenmäßig unterlegen und schlecht bewaffnet waren. Wir beschlossen, Matteo zu warnen, hoffend, noch vor Einbruch der Nacht das Lager zu erreichen. Es begann ein Wettlauf mit dem Tode. Wir hasteten den Nordstrang entlang, Stunde um Stunde, nach Indianerart, in langer Kette, einer in den Fußtapfen des anderen. Vagura vorn und als letzter Arnak. Als die Sonne im Meer versank, hatten wir unser Ziel fast erreicht. Einige taumelten bereits vor Erschöpfung. Wir mussten rasten. Manaori verteilte die mitgebrachten Lebensmittel. Nachdem wir uns dann gestärkt hatten, marschierten wir weiter, in der alten Ordnung, so schnell wir konnten. Wir kommen zu spät. Sie sind gelandet. Sie jagen die Unseren. Im ganzen Wald. Sie haben Hunde. Zurück, lasst uns zurücklaufen. Wo willst du denn hin? Zu den Frauen und Kindern. Wir verbergen uns inmitten der Insel. Halt, hier geblieben. Aber weitergehen hat keinen Sinn. Die Spanier haben die Neger überwältigt. Das ist doch nicht sicher. Vielleicht können sich einige retten. Die Insel ist klein. Wo willst du dich denn verbergen? Sie würden uns doch finden. Aber sie wissen doch nicht, dass wir hier sind. So? Werden sie es nicht von denen erfahren, die sie davor uns zwangen? Hast du vergessen, wie die Spanier foltern? Und die Hunde? Ihr habt doch gesagt, dass sie so klug seien. Dann werden sie auch unsere Spuren finden. Natürlich. Sie würden uns wie die Hasen hetzen. Ihr habt recht. Fliehen hat keinen Sinn. Richtig, so ist es. Jan, du bist doch unser Anführer. Sag uns, was wir jetzt tun sollen. Kämpfen. Wir sind doch im Vorteil. Wir müssen vor allen Dingen leise sein. Vor uns liegt eine kahle Lichtung, die sich weit ins Innere der Insel hineinzieht. Der Mond gibt uns genügend Licht. Wenn wir uns am Rande des Dickichts verteilen, kann nicht eine Eidechse unbemerkt durchschlüpfen. Und vor allem schießt nur mit Pfeilen. Nehmt nur im äußersten Fall Feuerwaffen. Versteckt euch! Schnell! Sie kommen! Da! Ein Mensch taumelt aus dem gegenüberliegenden Dickicht auf die Lichtung. Es ist eine Frau. Pass auf! Dicht hinter ihr ein riesiger Hund. Schießt! Getroffen! Hill! Der Hund ist tot! Jan hat befohlen, dass wir leise sein sollen. Holt die Frau und bringt den Hund mit. Gut, Jan. Wozu den Hund? Damit ihn die Spanier nicht finden. Jan! Es ist Dolores. Dolores? Dolores. Bist du verletzt? Nein, Herr. Nur der Schreck. Ich bin gelaufen. Hinter mir der Hund. Ich dachte, dass ich jetzt sterben muss. Ach, ich danke dir. Hör auf mit dem albernen Herrn. Ich bin kein Herr. Herren sind die Spanier. Jan aber ist unser Freund. Dolores, wo ist Matteo? Matteo, er ist tot. Tot? Ja. Irrst du dich nicht? Nein, er ist tot, bestimmt. Ich sah, wie ihn die Spanier schlugen. Er wollte, dass wir, ich meine, die Frauen und Kinder uns retten sollen. Er und zwei andere Männer wollten mit den Lanzen die Spanier aufhalten. Aber es waren zu viele. Und dann haben sie geschossen, aus Feuerwaffen. Und dann kamen die Hunde. Ich habe die anderen im Wald verloren. Welche anderen? Lasana, Matteos Frau mit ihrem Kind Miguel und noch zwei Männer Alles geschah zu plötzlich. Wir waren alle verwirrt. Matteo rief etwas. Ich habe nicht verstanden, was. Die anderen auch nicht. Alle sind wir fortgerannt. Also leben noch einige von euch? Ich weiß es nicht. Jan. Was ist? Eben sind vier Menschen über die Lichtung gelaufen. Was? Weiter ins Innere der Insel. Hinter ihnen zwei Hunde. Das sind bestimmt die Neger und Lasana. Anak, nimm dir ein paar Krieger und lauf ihnen nach. Tötet die Hunde. Aber seid vorsichtig. Wo die Hunde sind, können auch die Spanier sein. Gut, Jan. Und du, Dolores. Bis zu unserer Höhle ist es weit. Lass mich hierbleiben. Gebt mir eine Lanze. Aber du bist erschöpft. Lieber will ich mit euch zusammen sterben, als allein fortlaufen. Hört ihr? Die Spanier kommen mit ihren Hunden. Sie kamen, gleich drei auf einmal, betraten die Lichtung, sorglos, sich laut unterhaltend, im Bewusstsein, wehrlose Sklaven zu jagen. Als sie auf 20 Schritt heran waren, schwirrten drei Pfeile, drei vergiftete Pfeile. Wir holten schnell die Waffen der Spanier und warfen die Leichen ins Gebüsch. Arnak hatte inzwischen seinen Auftrag erfüllt und brachte die entkommenen Neger und Matteos Frau mit ihrem Kind zu uns. Lasana, Miguel, ihr lebt. Wir können es noch gar nicht fassen. Als Arnak und seine Krieger kamen, dachten wir, es seien die Spanier. Gebt uns Waffen. Wo ist mein Mann? Wo ist Matteo? Doch nicht etwa gefangen. Das wäre schlimmer als der Tod. Wenn er lebt, werden wir ihn befreien. Glaub mir, Lasana. Ich glaube dir. Die Hunde zogen ihre Herren immer von neuem den Spuren der entkommenen Neger nach, auf die für sie so verhängnisvolle Lichtung. Sieben Spanier und fünf Hunde, mehr hatten sie offenbar nicht, waren von uns getötet worden. Die Lichtung blieb leer. Unsere Späher meldeten, dass fünf Spanier hastig in Richtung des ehemaligen Negerlagers zurückliefen. Wir setzten ihnen eilig nach. Unterwegs machten wir einen grausigen Fund. Die Leichen einer Negerin und ihrer drei Kinder. Von Hunden zerbissen und außerdem mit Messern zerschnitten. Die Wut meiner Kameraden kannte keine Grenzen. Die fünf vor uns haben das getan. Los! Auf sie! Schnell! Hier geblieben! Seid ihr von Sinnen? Jan ist der Anführer. Ihr habt ihn selbst gewählt. Wir werden diese Bestien bestrafen. Aber alle! Wir werden sie umzingeln und von allen Seiten zugleich angreifen. So machten wir es auch. Gellende Schmerzensschreie wiesen uns den Weg. Zwei Neger wurden gefoltert. Ein reich gekleideter junger Mann versenkte ihre Körper mit brennenden Zweigen. Als die fünf Spanier zum Lager kamen und berichteten, stürzten alle zu den Waffen. Aber zu spät. Die Indianer und die Neger fielen wie die Hornissen über sie her. Die Spanier wehrten sich verzweifelt. Doch als die Sonne aufging, war keiner unserer Feinde auf dem Platz mehr am Leben. Manauri, Arnak und ich eilten als Erste zum Lagerfeuer, um die gefesselten Neger zu befreien. Matteo war nicht unter ihnen. Wir suchten ihn. Das muss er sein. Sein Gesicht. Und überhaupt, er ist kaum zu erkennen. Aber das Hemd, die Größe. Es kann nur Matteo sein. Dort kommt Lasana. Verbergen wir ihn vor ihr, so darf sie ihn nicht sehen. Nee. Geh ihr entgegen, meine Uri. Sag ihr, dass Matteo tot ist, aber halte sie auf. Später fanden wir auch den reich gekleideten jungen Spanier. Unverletzt. Der Feigling hatte sich totgestellt. Obgleich er uns alle mit unflätigen Verwünschungen überschüttete, beschloss ich, ihn vorerst am Leben zu erhalten. Wozu beschützt du ihn? Weil er ein Weißer ist? Misstraust du mir jetzt auch schon? Da kannst du dir nicht denken, wozu wir alle ihn noch brauchen. Lebend und nicht als Leiche. Hier, schau durch das Fernrohr. Siehst du, wie die Wachen mit dem Schoner fliehen? Wenn es den beiden gelingt, das Schiff nach Margarita zu bringen und dort zu erzählen, was hier geschah. Was glaubst du, wie lange es dauert, bis eine doppelte Anzahl Feinde hier landen? Du willst ihn als Pfand behalten. Zum Tauschen. Als Geisel. Ja. Jan, könnten wir nicht versuchen, den Schoner zu erobern? Natürlich. Ja, versuchen wir es. Es war vollkommen windstill, wie meist immer in den Morgenstunden. Obwohl auf dem Schoner alle Segel gesetzt waren, machte er kaum Fahrt. Wir konnten ihn mit den Booten der Spanier mühelos einholen und die beiden Wachen überwältigen. Der Schoner war unser. Und nun hatten wir die Möglichkeit, die Insel zu verlassen. Wie denkst du, Jan? Wann verlassen wir die Insel? In 2-3 Tagen. Wir sind fast alle verwundet, mehr oder weniger schwer. Wir brauchen etwas Ruhe. Befürchtest du nicht die Ankunft neuer Feinde von Margarita? Jetzt noch nicht. In einer Woche vielleicht. Und was wird mit dem Gefangenen? Wir brauchen ihn nicht mehr. Ein guter Häuptling bedenkt, dass wir auf See oder später noch Gefahren begegnen können. Ein guter Häuptling achtet vor allem auf das, was seine Krieger denken und reden. Der Gefangene muss sterben. Wir werden Gericht über ihn halten. Jeder wird seine Meinung äußern. Auch du kannst zu seiner Verteidigung das Wort ergreifen. Unter einem großen Baum lag der Gefangene, gefesselt. Sämtliche Indianer und Neger hatten im Halbkreis Platz genommen. Vor uns liegt der Sohn des Gouverneurs von Margarita. Wir kennen ihn alle. Er und sein Vater haben Matthäus Bruder von Hunden zerreißen lassen. Er hat meine Mutter als Hexe gefoltert und verbrannt. Er hat meine Schwester und andere Mädchen geschändet. Er hat Neger ertränkt und steinigen lassen. Wir fordern seinen Tod. Verteidige dich. Ach, wozu? Diese erbärmlichen Sklaven werden nicht wagen, Hand an mich zu legen. Bist du so gewiss? Schau auf die Leichen deiner Soldaten. Ach, diese Söldlinge. Morgen werden meine Leute aus Margarita kommen. Morgen schon. Und du, Verräter an unserer weißen Rasse, wirst als Erster hängen. Bist du so gewiss? Ganz gewiss. Was glaubst du, wohin unser Schoner segelte, wie? Das weiß ich zufällig genau. Arnak, dreh ihn herum. Oh, ihr Hunde! Ihr verfluchten Hunde! Da liegt dein Schoner. Er wird uns von der Insel fort zum Festland bringen. Und du, der du trotz deiner Jugend unzählige Verbrechen begangen hast. Bereue. Bete zu deinem Gott, wenn du noch an einen glaubst. Wirst nicht mehr viel Zeit dazu haben. In den Ameisenhaufen! Ich bin der Sohn des Gouverneurs! Die Ameisen sollen ihn langsam fressen! Halt! Es wird keine Folterungen, keine Martern geben. Er soll so sterben wie viele von uns. Ich möchte jetzt sprechen. Sprich, Lasana. Jan war unser Anführer. Nach unserem Kriegsrecht ist der Gefangene sein. Jan hat zu bestimmen, was mit ihm zu geschehen hat. Tötet ihn. Aber ohne ihn zu quälen. Und dann lasst uns wichtigere Dinge tun. Im Kampf um unsere Freiheit hatten wir Opfer bringen müssen. Wir begruben unsere Toten neben Matteo. Über dem Grab dieses ungewöhnlichen Menschen errichteten wir einen Steinhügel zum ehrenden Gedenken. Aber dennoch hatten wir einen großen Sieg errungen, Waffen und Munition erbeutet und das Mittel, die Insel zu verlassen, den Schoner. Der größte Gewinn aber war, dass aus einem Häuflein aus der Sklaverei entflohener Indianer und Neger und einem von seinen Landsleuten verfolgten Engländer eine festgefügte Gemeinschaft entstanden war. Als wir nach einigen Tagen die Insel verließen, sagte Arnak: Eines weiß ich, Jan. Der Kampf um unser Dasein ist noch nicht zu Ende. Wir brachten den vierten Teil unserer Sendereihe »Die abenteuerliche Fahrt des Jan Bober«. Den fünften und letzten Teil bringen wir heute in einer Woche um die gleiche Zeit. Auf Wiederhören. Die abenteuerliche Fahrt des Jan Bober. Fünfte Folge. In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, als noch der englische König und seine Lords weite Teile des nordamerikanischen Kontinents beherrschten, lebte im heutigen USA-Staat Virginia Jan Bober. Jan Bober war ein Abkömmling polnischer und englischer Grenzpioniere. Aufgrund ungewöhnlicher Abenteuer wurde er nach Südamerika an die Mündung des Orinoco verschlagen, wo es ihm gelang, die dort lebenden Indianerstämme gegen die europäischen Kolonisatoren zu vereinen. Folgen wir anhand seiner Briefe an den englischen Kapitän Powell seinem interessanten Lebensweg. Venezuela, 1731. Sehr geehrter Herr Kapitän Powell, haben Sie Dank für Ihren Brief. Aus Ihren Zeilen ersehe ich, mit welcher Aufmerksamkeit Sie die Schilderung meiner Abenteuer lesen. Gewiss haben Sie recht, wenn Sie meinen, dass es für einen Weißen eine Entscheidung von einiger Bedeutung ist, auf immer in der ausschließlichen Gesellschaft von Menschen zu leben, die sich nicht nur durch ihre Hautfarbe, sondern vor allem durch gänzlich andere Lebensbedingungen von denen eines Engländers unterscheiden. Ich will Ihnen heute weiter erzählen, wie ich auf einem Schoner mit meinen beiden Indianerfreunden Arnak und Wagura und dem kleinen Häuflein aus der Sklaverei entkommener Indianer und Neger floh. Unser Schoner war ein flinkes Schiff. Aber wir, erbärmliche Seefahrer. Sie, Mr. Powell, hätten sich mit einer solchen Mannschaft nicht aufs Meer hinausgewagt. Doch was waren für uns die Gefahren der See gegen die Grausamkeit der Sklavenfänger? Wir wagten und gewannen. Obwohl ungeübte Hände Segel und Steuer bedienten, erreichten wir nach 2 Tagen die Küste Südamerikas und nahmen Kurs nach Süden. Gegen Mittag des 5. Tages erspähten die scharfen Augen meiner indianischen Gefährten in der Ferne einen seltsam geformten Berg. Wagura kam aufgeregt zu mir. Jan, meiner Uri hat alle zusammengerufen. Er bittet auch dich, nach vorn zu kommen. Komm, übergib mir das Ruder. Gut. Du hast mich rufen lassen, Mana Uri. Setz dich zu uns, Jan. Ich will sprechen. Der vor uns liegende Teil des Festlandes ist uns Indianern bekannt. Wir glauben, dass wir morgen unser Dorf erreichen. Dir, Miguel und deinen Kameraden biete ich jetzt nochmals unsere Gastfreundschaft an. Leb mit uns. Für immer. Wir Neger danken dir, Häuptling. Dein Angebot nehmen wir gern an. Allein wollen und können wir nicht leben. Es ist gut, Miguel. Wie ich es eurem gefallenen Anführer Mateo versprochen habe, wird es sein. Ihr werdet in den Stamm aufgenommen. Nehmt mein Wort. Und nun zu dir, Jan. Wir verdanken dir unsere Rettung. Wir haben Vertrauen zu dir. Willst du nicht auch bei uns bleiben? Für immer? Auch ich danke dir, Häuptling. Deine Gastfreundschaft will ich gern in Anspruch nehmen. Nur, Mana Uri. Nur? Nicht für immer. Wenn ihr in Sicherheit seid, dann will ich mich zu den englischen Inseln durchschlagen. Werdet ihr mir helfen? Du bist unser Bruder, Jan. Wir werden dir helfen. Und wenn Corneso, euer Oberhäuptling, anders entscheidet. Der Oberhäuptling muss sich nach dem richten, was die erwachsenen Männer des Stammes beschließen. Ja, wenn nun aber die Versammlung beschließt, dass ihr mir nicht helfen sollt, weil ich ein Weißer bin. Ein solcher Beschluss wäre eine Schande. Solltet ihr der Stamm Gastfreundschaft und Hilfe versagen, was ich nicht glauben kann, so bleibt doch unser Wort. Wir alle stehen zu dir, auf Leben und Tod. Und wenn es sein muss, auch gegen den Willen des Stammes. Wie hochherzig dieses Versprechen Mana Uris war, kann nur der ermessen, der die indianischen Gesetze kennt. Mir waren sie damals noch reichlich unverständlich und fremd. So fremd wie das Land, an dem wir entlang segelten. Tags darauf erreichten wir die Bucht am Geierberg, das von allen so heiß ersehnte Ziel unserer Fahrt. Die lärmende Fröhlichkeit war einem gespannten Schweigen gewichen. Die Gesichter meiner Gefährten wurden ernst, fast feierlich. Jan, es ist merkwürdig. Ich sehe keine Boote. Wieso? Die Arawaken sind tüchtige Fischer. Um diese Zeit müssten sie zum Fang fahren. So war es früher immer. Ja, vielleicht haben sie uns gesehen und halten uns für Sklavenfänger. Hm, sollte das möglich sein? Vorsichtig lotsten wir den Schoner in die Bucht. Ich hatte einen Augenblick den Eindruck, auf derselben Insel zu landen, die wir gerade verlassen hatten. Ich sah das gleiche verfilzte Dickicht, aus dem vereinzelte Palmen herausragten, hörte die gleichen Geräusche der Brandung und das Geschrei der Papageien. Diesen Eindruck verstärkte das offensichtliche Fehlen von Menschen. Die Hütten in den anderen Dörfern sind genauso verlassen wie diese hier. Wir haben keine Zeichen eines Kampfes gefunden. Habt ihr in allen Dörfern nachgesehen? In allen Dörfern. Den Stamm suchen, erst dem Wind auf dem Felde nachjagen. Ich weiß, wo sie sind, Häuptling! Von dem Baum, unter dem die Beratung stattfand, sprang ein Mann, hässlich und verwildert. Wer ist denn das? Arasibo. Ein Krieger unseres Stammes. Seltsam. Arasibo, wo ist der Stamm? Fort, zum Pomerum. Vor drei Regenzeiten sind sie aufgebrochen. Woher weißt du, dass sie angekommen sind? Sie sind angekommen. Haben sich geteilt, sind mit Booten an der Küste entlang gefahren. Die meisten sind gelaufen durch die Llanos. Von einem Kampf habe ich nichts gehört, also sind sie angekommen. Warum sind sie dann fortgegangen? Hierher kamen zu oft die Sklavenfänger, nicht nur von der See. In der Nähe wohnen jetzt Spanier, die brauchen Sklaven für ihre Siedlung. Und du? Wieso lebst du hier, allein? Bei der Jagd im Fluss hat mich ein Kaiman gebissen. Als sie mich fanden, waren die Boote abgefahren. Laufen konnte ich nicht. Mein Bein war gebrochen. Der Oberhäuptling verbot mich zu tragen, weil er aufgehetzt war von Carapana, dem Zauberer. Zauberer, der! Ich bin ihm hinter seinen Zaubern, seine Beschwörungen gekommen. Darum hasst er mich. Ich bin ihm im Wege. Coneso befahl meiner Familie, mit ihm zu ziehen. Mich ließen sie hilflos liegen. Also ist Coneso immer noch Häuptling? Ja, weil Carapana es will. Seit du, Manauri, fort bist, ist der Zauberer mächtiger als jemals. Aber ich lebe. Ich bin ihnen zum Trotz gesund geworden. Wir werden uns rächen, nicht wahr? Lass das jetzt. Morgen brechen wir auf zum Pomerun-Fluss. Wir segelten bei ruhigem Wetter und mit günstigem Wind möglichst dicht an der Küste entlang. Um die freie Zeit an Bord nutzbringend auszufüllen, setzten wir den auf der einsamen Insel im Karibischen Meer begonnenen Schießunterricht fort. Jan, ich möchte auch mit der Feuerwaffe schießen lernen. Du, Lasana? Warum nicht? Manauri hat mir erzählt, dass es Indianerstämme gibt, bei denen die Frauen ihre Männer zur Jagd und in den Kampf begleiten. Gib mir ein Gewehr. Es war mir ein Vergnügen zu sehen, mit welcher Anmut und Sicherheit die schöne junge Indianerin die Waffe handhabte. Durch Lasanas Beispiel mitgerissen, kamen auch die anderen beiden Indianerinnen und die Negerin Dolores und verlangten Waffen. So, vielseitig mit Lernen beschäftigt, vergaßen meine Kameraden allmählich die überstandenen Gefahren und wurden wieder heiter. Am 10. Tag, wir hatten Trinidad umsegelt und näherten uns wieder dem Festland, kam Manauri und sagte: Bitte, Jan, steuere den Schoner zum Orinoco. Eine Tagesreise flussaufwärts beginnt das Gebiet der Varaulen. Den Oberhäuptling Oronapi kenne ich von früher her. Ich möchte ihn besuchen. Die Hauptmündung des Orinoco war so breit, dass es mir schwer fiel, an einen Fluss zu glauben. Was ich bisher nur durch das Fernglas betrachtet hatte, sah ich jetzt nah. Bäume, deren Wurzeln meterhoch aus der Erde ragten, so dass es aussah, als gingen diese Bäume auf Stelzen, umrankt von einem tollen Durcheinander von Pflanzen, Blüten in unbeschreiblicher Farbenpracht, zauberhaft schöne Schmetterlinge und Papageien und dazu ein nie verstummendes, geheimnisvolles Kreischen und Krächzen und das Brausen von Milliarden Insekten. Ich erlebte zum ersten Mal den südamerikanischen Urwald. Wie Manauri gesagt hatte, trafen wir nach einer Tagesreise auf den Stamm der Varaulen. Nachdem wir eingehend nach dem Woher und Wohin befragt worden waren, geleiteten varaulische Krieger unseren Schoner in einen Seitenarm des Orinoco-Deltas nach Caiva zur Residenz Oronapis. Er nahm uns freundlich auf und bat uns zu bleiben. Wir danken dir, Oronapi. Aber wir können dein Angebot nicht annehmen. Wir wollen zu unserem Stamm zurückkehren. So bleiben wir wenigstens Nachbarn. Wieso Nachbarn? Kunese und seine Arawaken leben doch ganz in der Nähe. Was? Nur 3 Tage reisen den Orinoco aufwärts, an der Mündung des Itamaca. Ach. Wisst ihr das nicht? Nein. Vor 3 Regenzeiten siedelte Kunese auf meinen Rat hier am Orinoco. Am Pomerun können friedliche Indianer nicht mehr leben. Dort rauben und morden die wilden Akavois, fangen Sklaven für die Holländer, die sich mit ihnen verbündet haben. Die Akavois dehnen ihre Raubzüge immer weiter aus. Die nächste Trockenzeit ist nicht weit, unsere Lage ist ernst. Darum möchte ich euch ein Bündnis vorschlagen. Mit Conneso habe ich bereits verhandelt. Leider ist er, wie soll ich sagen, etwas kurzsichtig. Das Bündnis wurde geschlossen. Am nächsten Morgen nahmen wir Abschied von den Varaulen. An Bord herrschte ausgelassene Fröhlichkeit. War doch das Ziel unserer Reise nun nicht mehr fern. Nur Manauris Gesicht blieb ernst, als verberge er geheimen Kummer. Ich traf ihn in der Kajüte mit Arnak. Ich glaube, deine Sorgen zu kennen, Häuptling. Conese und Carapana. Aber warum sind wir nicht bei den Varaulen geblieben? Meine Stammesbrüder haben Sehnsucht nach ihren Angehörigen. Und Furcht vor dem Zauberer. Sie meinen, wenn wir bei den Varaulen geblieben wären, würde uns Carapana verwünschen und verfluchen. Wir glauben nicht mehr an Zauber. Arnak, der Aberglaube ist in uns Indianern tief verwurzelt. Und ein guter Häuptling muss den Kriegern seines Stammes ins Herz schauen können. Es denken nicht alle wie du und ich. Als wir den Orinoco aufwärts segelten, lösten sich plötzlich kurz vor der Mündung des Itamaca in den Orinoco indianische Boote von den Ufern und lachende und winkende Krieger ruderten auf uns zu. Manauri, die Arawaken haben ihren Häuptling nicht vergessen. Siehst du nun, wie sie sich über deine Rückkehr freuen? Du hast dir unnötige Sorgen gemacht. Es sind nur einfache Krieger gekommen. Ich sehe niemanden aus der Sippe Conesos. Keinen der Häuptlinge. Jan, zieh die Uniform an und hänge dir das Jaguarfell um. Und du, Arnak, sorge dafür, dass unsere Leute sich so gut wie möglich kleiden. Und gib jedem eine Feuerwaffe. Aber Manauri, bedenke doch, wir kommen zu deinen Stammesbrüdern. Eben. Und die kenne ich besser als du. Eine Tagesreise den Itamaca aufwärts erreichten wir Sirima, den Sitz des Oberhäuptlings der Arawaken. Unter einem großen Sonnendach saß Conneso, ein Fettwanst mit niedriger Stirn und wulstigen Lippen. Neben ihm ein hagerer Greis, der Zauberer Carapana. Um die beiden herum standen die arawakischen Häuptlinge. Sie bewahrten eine starre, abweisende Haltung. Keiner kam uns entgegen. Und statt einer Begrüßung fuhr uns Conneso an. Mit welcher Absicht seid ihr gekommen? Was wollt ihr? Wir kommen als Brüder zu Brüdern. So. Und nicht als Verschwörer? Was soll das heißen? Ihr habt euch mit den Varaulen verbunden. Wie könnt ihr wagen, ein Bündnis zu schließen, bevor ich, euer Oberhäuptling, es gebilligt habe? Ihr lehnt euch gegen mich auf. Weißt du nicht, dass ein Überfall der Akavois droht? Ihr habt gegen meinen Befehl gehandelt. Ihr habt Arecibo mitgebracht. Du, Manauri, willst meine Leute gegen mich aufwiegeln? Oder wozu hast du die Neger bei dir? Diesem Weißen? Ihr seid mit allem gut versorgt, wie man mir berichtet hat. Ihr werdet meine Krieger zu euch herüberziehen. Bitte hör auf, herumzuschreien. Vergiss nicht, dass uns unser böses Schicksal härter, klüger und weniger furchtsam gemacht hat. Manauris ruhige Entgegnung verblüffte Conneso. In die entstandene Stille sprach der Zauberer Carapana. So, klüger und weniger furchtsam. Conneso, heiße sie willkommen. Und die anderen auch. Reicht ihnen die Hände, wie es bei den Weißen Brauch ist. Sie haben lange bei den Weißen gelebt. Tja, lange. Reicht ihnen den Willkommenstrunk. Und du, weißer Jaguar, rauche eine Pfeife mit mir. Bitte. Rauche nicht, Jan. Die Pfeife enthält Gift. Unsinn. Es ist doch die gleiche, aus der er selber geraucht hat. Ich nahm einen kräftigen Zug. Und im gleichen Moment merkte ich einen fremden, bitteren Geschmack auf der Zunge. Vor meinen Augen begann sich alles zu drehen. Ich war einer Ohnmacht nahe. Wie aus weiter Ferne drang Carapanas Stimme zu mir. Mir scheint, du bist den Tabak nicht gewöhnt, der an unserem Fluss wächst. Carapana, wünsche mich nicht anders kennenzulernen als deinen Freund. Nein, weißer Jaguar. Unser Tabak bekommt dir nicht. Er bekommt dir wirklich nicht. Arecibo erklärte mir später, dass Carapana in der Pfeife zwei Röhrchen hatte. Eines ist mit gutem Tabak, eines mit Gift gefüllt. Drückt man auf eine bestimmte Stelle am Pfeifenkopf, dann schließt sich das Röhrchen mit dem Gift. Es ist nur ein dummer Trick. Doch die Szene mit dem Tabak war nur der Anfang. Es sollte noch viel schlimmer kommen. Coneso verbot uns, in Cerima zu wohnen. Auf seinen Befehl mussten wir ein Stück Fluss aufwärts siedeln. Die Einwohner von Cerima halfen uns, Bambushäuser zu bauen und gaben bereitwillig von den Früchten ihrer Felder so viel wir benötigten. Die Angehörigen meiner indianischen Kameraden zogen aus Cerima zu uns und es bildete sich, zum Ärger Conesos, eine neue Sippe. Wir nannten sie die Sippe des Weißen Jaguar und wählten Manauri zu unserem Häuptling. Unsere Häuser, oder vielmehr Hütten, standen entgegen dem arawakischen Brauch dicht beieinander. Um die Hütte unseres Häuptlings siedelten, gewissermaßen als Leibwache, die Neger. Ich teilte meine Wohnung mit Arnak und Wagura, und meine Nachbarn wurden Arecibo und Lasana mit ihrer Mutter und ihrem kleinen Sohn. Eines Tages kam Coneso, angeblich um nachzusehen, ob es uns an nichts fehle. Kaum hatte er Lasana erspäht, die zufällig an uns vorüberging, herrschte er sie an. Dein Platz ist nicht hier. Geh sofort in meine Hütte und melde dich dort. Nein, Coneso, das werde ich nicht. Du wirst gehen. Du hast einen Mann verloren und hast ein Kind. Es ist die Pflicht des Stammes, dich unter seinen Schutz zu nehmen. Ich habe bereits einen Beschützer. Wo? Wen denn? Mich. Du? Willst du behaupten, dass du ihr Mann bist? Ich weiß, dass es nicht so ist. Das geht dich gar nichts an, Coneso. Ich gehorche dir nicht. Seit wann sind die arawakischen Frauen gezwungen zu tun, was die Männer befehlen? Ich habe zu Jan mehr Vertrauen als zu dir. Bis jetzt hat er mich und uns alle gut zu beschützen gewusst. Ich will, dass es so bleibt. So, du willst also Coneso, nicht. Coneso, weshalb suchst du Streit? Ich? Ihr sucht Streit. Ihr seid an allem schuld. Aber ich werde euch zeigen, wer hier Herr ist. Am nächsten Morgen wimmelte der Pfad, auf dem wir gewöhnlich in den Urwald zur Jagd gingen, von giftigen Schlangen. Coneso hat sich bei Carapana über uns beschwert. Ich habe so etwas Ähnliches erwartet. Aber Arnak, glaubst du im Ernst, dass Carapana die Schlangen hierher gebracht hat? Ja. Ich weiß zwar nicht, wie er das gemacht hat, aber das ist sein Werk. Wir werden eben Stiefel tragen. Durch das Leder können sie nicht beißen. Nach einer Woche hörte die Schlangenplage auf dem Pfad auf, aber dafür wurde eines Nachts, ich konnte gerade wegen der drückenden Hitze nicht schlafen, eines dieser ekelhaften Reptilien durch die Bambuswand meiner Hütte geworfen. Die Schlange fiel mir direkt auf die Brust. Stundenlang lag ich starr und still, aus Furcht vor dem tödlichen Biss. Am Morgen fanden wir sie unter meinem Lager. Als Manauri von dem neuen Anschlag erfuhr, war er zornig, so zornig, wie ich ihn noch nie gesehen hatte. Den nächsten Anschlag entdeckte mir Arecibo. Lasanas Kind war plötzlich schwer erkrankt und niemand konnte sich diese Krankheit erklären. Was soll denn das, Arecibo? Das ist die Maraca. Es ist nur eine hohle Nuss mit Steinchen gefüllt. Carapana schwingt sie und tanzt dazu wie wild um seine Hütte. Hat sich in seinen eigenen Schlingen gefangen. Hab ihm durch Wagura sagen lassen, dass der Jaguarschädel hier auf der Stange alles sieht und dir berichtet. Ist er nicht schön, mein Jaguarkopf? Werde ihn gut bewachen. Du verschweigst mir doch etwas. Der Zauberer geht in Serima herum und erzählt, du habest eine verbrecherische Seele, die in der Nacht umgehe und Schaden anrichte. Du weißt, wie abergläubisch wir Indianer sind. Nun ist Lasanas Kind erkrankt. Keiner weiß woran. Deshalb weichen mir selbst die Krieger unserer Sippe aus. Schau einmal her, was ich in der Matte des Kindes gefunden habe. Kumavara. Ein Blättchen genügt, um am Körper Eiterblasen hervorzurufen. Du musst wissen, Jan, dass Kumavara hier gar nicht wächst. Man muss es von weit her holen, von fremden Stämmen eintauschen. Ich weiß das, weil ich früher mal Gehilfe bei Carapana war. Aber jetzt haben wir ihn. Wieso? Sag doch. Kumavara wirkt nur 3 Tage. Wenn wir nachts gut aufpassen, fangen wir den, der es bringt. Brüder aus Serima, wir haben euch mitten in der Nacht rufen lassen. Auch dich, Koneso. Weil wir einen Verbrecher gefangen haben. Ihr kennt ihn alle. Es ist Kanaholo, der Gehilfe des Zauberers. Er und nicht die Seele des weißen Jaguar vergiftete Lasanas Kind mit Kumavara. Das hat sich wohl Arecibo ausgedacht. Wir haben das Blättchen alle mit eigenen Augen gesehen. Ihr beschuldigt Kanaholo. Er ist nackt. Wo ist euer Beweis? Sobald es hell wird, werden wir in der Nähe ein frisches Plätzchen Kumavara finden. Das Arecibo vorher vorsorglich hingelegt hat. Wie? Gestehe, Kanaholo. Der Jaguar-Kopf sieht alles. Warte. Der Jaguar-Kopf sagt mir, dass der Junge trotz seiner Nacktheit etwas verbirgt. Tatsächlich. Ein Bambusröhrchen. Koneso, du verlangst einen Beweis. Der Gefangene trägt ihn an einer Schnur um den Leib gebunden. Kanaholo zitterte jetzt um sein Leben. Und er gestand alles. Koneso zog beschämt ab. Die Einwohner Serimas waren empört. Und doch wagten sie gegen den Zauberer nichts zu unternehmen. Einige Tage später fand man Kanaholo im Urwald tot. Sah man, woran Kanaholo starb? Carapana kennt Mittel, die keine Zeichen hinterlassen. Was? Aber Kanaholo war doch noch ein Kind. Du meinst... Er hat die Geheimnisse des Zauberers verraten und damit nach Carapanas Meinung den Tod verdient. Ach, Jan, was bedeutet da dem das Leben eines 14-jährigen Knaben? Begreifst du noch immer nicht. Zauberer sein heißt in diesen Gegenden allmächtig sein. Nicht mehr lange, Manauri. Denn immer mehr Menschen aus Konesos Sippe schließen sich uns an. Und das ist dein Verdienst, Jan. Nur, dann wird es bald zu offenen Feindseligkeiten kommen. Gewiss. Und darum ist es besser, wir gehen fort. Miguel und Arnak haben 2 Tagesreisen mit dem Boot flussaufwärts einen guten Platz zum Siedeln gefunden. Es gibt dort einen großen See, der mit dem Itamaca verbunden ist. Ich denke, wir sollten alle Vorbereitungen treffen und dorthin ziehen. Die Spanier in Serima! Ja, wir haben sie gezählt. Es sind 13 Spanier. Ihr Anführer heißt Don Esteban. Don Esteban? Ja, aber ungefähr 40 fremde Indianer sind noch mit. Was? Alle sind bewaffnet. Dann können sie nicht von Margarita kommen. Ich hörte sie ein paar Mal Angostura sagen. Angostura, das liegt doch etwa 150 Meilen weit weg. Was können die wollen, Manauri? Ich denke, der Corregidor aus Angostura hat sie geschickt, um von den Indianerstämmen Tribute zu fordern. Ja, Tribute? Als Gegenleistung für wertlose Waren, die Corneso wahrscheinlich irgendwann einmal von ihnen angenommen hat. Ja, ich habe früher erzählen hören, dass die Häuptlinge, wenn sie nicht zahlen können oder wollen, junge Männer stellen müssen, zur Arbeit auf den Haciendas oder in den Bergwerken. So ist es. Ich habe selbst solche Indianer gesehen. Heimwehkranke, arme Teufel, die meist zu früh sterben. Ja. Manauri, wir müssen genau wissen, was in Serima vor sich geht. Du musst zu Corneso dolmetschen gehen. Nimm dir einen Krieger aus unserer Sippe mit, der besonders gut Spanisch versteht und uns von Zeit zu Zeit berichtet, was geschieht. Gut. In spätestens 2 Stunden geht die Sonne unter. Lasst uns die Zeit nutzen, um den Schoner mit unserer Habe zu beladen. Dir, Miguel, und deinen Kameraden, muss es im Schutz der Dunkelheit gelingen, ihn sicher zu unserem neuen Wohnsitz zu führen. Und nehmt die Frauen und Kinder unserer Sippe mit. Lass mich hier bleiben, Jan. Du hast doch einen kleinen Sohn, Lasana. Meine Mutter wird auf ihn achten. Es ist gefährlich, hier zu bleiben. Gefährlich ist es auch für dich. Nun gut. Dann teil dir mit Arecibo die restlichen Feuerwaffen. Morgen geht ihr dann beide in den Urwald. Im Abstand von 500 Schritt schießt ihr die Waffen auf ein Zeichen von mir hintereinander ab. Ladet neu und geht wieder 500 Schritt weiter. Wir werden sehen, wie die Knallerei auf Don Esteban wirkt. Als wir am nächsten Tag nach Serima kamen, war Böses geschehen. Wir sahen es schon von Weitem. Die fremden Indianer waren dabei, in die arawakischen Hütten einzudringen. Am Rande des Ortes hatten sie bereits 23 junge Männer zusammengetrieben. Frauen und Kinder weinten. Unter dem Sonnendach Conesus standen die Häuptlinge mit ihren Söhnen und sahen tatenlos zu. Bei unserem Erscheinen verstummte der Lärm. Der Anführer der Spanier kam mir auf halbem Wege entgegen. Ich bin entzückt, in dieser Wildnis einen Mann begrüßen zu können, dessen Haupt vom Glanz eines so ungewöhnlichen, beunruhigenden Ruhmes umstrahlt ist. Und ich bin entzückt von eurer Freundlichkeit, Don Esteban. Ich erwarte euch bereits, Don Juan. Coneso will seinen Verpflichtungen nicht nachkommen. Der Stamm hat 50 junge Männer zu stellen, denen wir in Angostura beibringen wollen, wie fruchtbare Feldarbeit getan wird und die nach 2 Jahren zurückkehren sollen, um den Wohlstand und das Glück aller zu mehren. Und die dort, die von euren Indianern bewacht werden, die habt ihr euch schon ausgesucht? Die kommen mit uns. Sie haben so betrübte Gesichter. Sie wissen eben nicht, was sie in Angostura erwartet. Vielleicht wissen sie es allzu gut. Don Juan, was haltet ihr davon, wenn ich tue, was Coneso mir geraten hat? Wenn ich eure Leute mitnehme? Warum drohen, Don Esteban? Meine Leute sind ebenso gut bewaffnet wie eure. Indianer sind schlechte Schützen. Ach. Arnak! Siehst du dort den Hund? Leider zu weit ab, nicht? Oh. Getroffen. Bevor wir weiter verhandeln, Don Esteban, gestattet mir, mit den Leuten zu reden, die mit euch gehen sollen. Bitte. Warum hat man euch ausgewählt? Wir sind alle aus Familien, die zu dir, Weißer Jaguar, wollten. Die anderen sind in den Urwald geflohen. Uns ist es nicht gelungen. Von seinen Leuten hat Coneso niemand abgegeben? Keinen einzigen. Wenn ich euch befreie, wollt ihr dann weiter bei Coneso bleiben? Nein, Weißer Jaguar, niemals. Wir und die Geflohenen wollen mit dir gehen, wohin du befiehlst. Wir gingen zu Coneso. Unter dem Sonnendach erwartete uns Don Esteban. Arnak, schicke einen Boten zu Lasana und Arecibo. Sie sollen mit dem beginnen, was wir ausgemacht haben. Coneso, rufe die Bewohner aus Serima. Wozu? Es sind nur Weiber und Kinder da. Dann sollen Weiber und Kinder kommen. Nun gut. Ruft sie zusammen. Manaori, bitte übersetze alles, was arawakisch gesprochen wird, für Don Esteban ins Spanische. Und du, Arnak, übersetze meine Unterhaltung mit Don Esteban, unseren Stammesbrüdern, ins Arawakische. Wo ist euer Zauberer? Er ist in den Wald gegangen, um einige Zeremonien zu verrichten. Was? Jetzt, wo sich das Schicksal des Stammes entscheidet, da hat er Zeremonien zu verrichten? Euer Zauberer ist ein Feigling. Und du, Coneso? Was bist du für ein Oberhäuptling, der freiwillig seine Stammesbrüder schwerer Sklaverei ausliefert? Hinter dir stehen deine Söhne und deine Häuptlinge. In den Hütten sind noch viele deiner Anhänger. Warum schickst du diese nicht mit, Don Esteban? Oder sind die anderen schlechter? Willst du sie los sein? Dann nehmen wir sie in unsere Sippe auf. Das verbiete ich, Don Esteban! Was ist das? Das hat nichts zu bedeuten, eine Übung. Aber eure Abteilung steht doch dort. Im Wald ist eben eine andere. Diesmal kamen die Schüsse aus einer noch anderen Richtung. Beruhigt euch doch. Das sind alles meine Leute. Don Juan, ihr seid der leibhaftige Satan. Ich mache euch darauf aufmerksam, dass meine Freunde und ich bereits 2-mal mit euren Landsleuten Begegnungen hatten, die für eure Landsleute etwas bedauerlich ausgegangen sind. Ihr wollt Gewalt anwenden? Ich hoffe, das wird sich vermeiden lassen. Nur müsst ihr einsehen, dass ihr keinen einzigen Arawaken und keinen einzigen Varaulen mitnehmen werdet. Was? Wir haben vor einiger Zeit mit den Varaulen ein Bündnis geschlossen. Ihr befindet euch im Lande seiner Majestät, König Philipps V. Ich befinde mich am Rande einer undurchdringlichen Wildnis. Ihr scheint zu vergessen, wo ihr seid! Oder weshalb benehmt ihr euch hier wie bei Feinden? Ihr setzt Don Juan. Ich erkenne euren Standpunkt an. Was glaubt ihr aber, wie der Corregidor in Angostura darüber denkt? Der Herr Corregidor mag es wünschen oder nicht. Von nun an stehen die Dörfer der Arawaken und Varaulen unter dem Schutz meiner Musketen. Don Juan! Ich wiederhole noch einmal. Ihr seid ein Satan. Es ist nicht gut, euch zum Feinde zu haben. Nehmt zum Beweis meiner freundlichen Gesinnung ein von Herzen kommendes Geschenk an. Ich habe wunderbare Wolldecken. Gebt sie euren tapfersten Kriegern. Wolldecken? Wozu sollen die uns nützen? Meine Ablehnung schien Don Estevan nicht zu kränken. Bald sprach er munter dem Kashiri zu, den Coneso reichen ließ. Unterdessen packten alle Arawaken-Familien, die nicht mehr unter der Herrschaft Conesos und des Zauberers leben wollten, ihre Habe und zogen aus Serima in die leerstehenden Hütten unserer Sippe, bereit, am nächsten Morgen aufzubrechen zu unserem neuen Wohnsitz. Conesos Gesicht wurde grün vor Wut. Doch er wagte nichts dagegen zu unternehmen. 2 Stunden vor Sonnenuntergang fuhren die Spanier ab und wir atmeten erleichtert auf. Manauri schlich ihnen nach und kam 2 Stunden später aufgeregt zurück. Don Esteban hat lachend seinen Leuten erzählt, dass er Corneso seine Decken gegeben habe und in diesen Decken steckt der Tod. Blitzartig tauchte eine Erinnerung auf. In Virginia hatten Farmer dort lebenden Indianern auch Decken geschenkt. Nach kurzer Zeit brach eine Seuche aus, die fast den ganzen Stamm ausrottete. Das also war die von Herzen kommende Gabe, die Don Estevan meinen tapfersten Kriegern zugedacht hatte. Coneso ist ein habgieriger Lump. Er weiß nicht einmal, was wollende Decken sind, und doch hat er sie angenommen. Wir müssen sie warnen. Aber wie? Wir dürfen nicht hingehen. Gegen die Seuche sind wir machtlos. Wir trommeln. Sie müssen die Decken verbrennen. Ja, trommle. Ihr müsst die Decken verbrennen. Aus Serima aber drangen schlimme Antworten zurück. Mehr als die Hälfte von Cornesos Leuten ist erkrankt. 5 Kinder sind bereits gestorben. Die Seuche wütete fürchterlich. Einige Tage später hörten wir: In Serima sind alle Kinder tot. Was können wir nur tun? In einigen Hütten sind ganze Familien gestorben. Die Geister sind erzürnt. Sie fordern Opfer. Menschenopfer. Ich wüsste nur 2, die dafür in Frage kämen. Carapana und sein Freund Coneso. Unterdessen entstand unsere Siedlung. Wir nannten sie Kumaka, was auf Arawakisch Halbinsel heißt. Obgleich kein Tag verging, an dem nicht fleißig mit den Feuerwaffen geübt wurde, Arnak und Wagura leiteten den Unterricht, hatten nach 4 Wochen alle Familien eine Unterkunft und waren reichlich mit Lebensmitteln versorgt. Da meldeten uns die Trommeln. In Serima ist Aufstand. Die Überlebenden der Seuche haben ihre Toten an den Schuldigen gerecht. Der Zauberer und Corneso wurden erschlagen. Auch die Häuptlinge, die zu Corneso gehalten haben. Am nächsten Tage wurde, nach arawakischem Brauch, der neue Oberhäuptling gewählt. Es gab ein großes Fest. Arnak kam zu mir. Die Arawaken haben großes Vertrauen zu dir, Jan, und wollen dich zum Oberhäuptling wählen. Oder hast du noch immer die Absicht, uns zu verlassen? Nein, Arnak. Aber zum Oberhäuptling tauge ich nicht. Ich stimme für Manauri. Manaori wurde Oberhäuptling. So wurde Wirklichkeit, was noch vor einem Jahr der Sklave auf Margarita nicht einmal zu träumen gewagt hätte. Nachdem der Oberhäuptling gewählt war, wählten alle Sippen ihre Häuptlinge. Manauris Nachfolger in der Sippe des Weißen Jaguar wurde der Neger Miki. Und wer wird unser Zauberer? Arecibo. Brauchen wir denn überhaupt einen Zauberer? Wir leben nicht allein im Urwald. Wir dürfen nicht gegen den Brauch handeln. So ist es. Manauri hat recht. Dann soll kein anderer als Arecibo Zauberer sein. Er wird ja niemals untreu werden, Manauri. Wir sind dafür. Ja. Arecibo ist unser neuer Zauberer. Und du, Jan? Solange du mit uns lebst, hast du dich nur immer um unser aller Wohl gesorgt. Heute habe ich eine Forderung an dich, Manauri. Sprich? Erlaube, dass Lasana meine Frau wird. Hat er dich überhaupt gefragt, Lasana? Natürlich, schon lange. Und somit wird, nach unseren Gesetzen, der Weiße Jaguar Arawake. Am nächsten Tag kamen sie, Mr. Powell, und boten mir an, Gouverneur der englischen Krone zu werden, wenn ich mich bereit erkläre, englische Siedler ins Land zu nehmen. Schon damals, vor nunmehr 3 Jahren, lehnte ich ihr Angebot ab. Doch sie glaubten mir nicht. Aber sollten sie heute, nach der Lektüre meiner ausführlichen Briefe, noch immer nicht von der Endgültigkeit meiner Weigerung überzeugt sein? Arnak, der mir beim Schreiben über die Schulter schaut, sagt: Schreibe ihm, Jan, dass wir uns lieber ohne die Hilfe der Engländer schützen. Schreibe ihm, dass wir die Akavois vernichtend geschlagen haben, aus eigener Kraft. Mr. Powell persönlich ist uns ein gern gesehener Gast. Er mag uns besuchen und sich ansehen, was wir aus Kumaka gemacht haben. Nur soll er seine Pläne zu Hause lassen. Und Wagura meint: Schreib ihm, Jan, dass wir uns nicht mehr dazu eignen, als verachtete Inus oder Nigger auf englischen Plantagen zu schuften. Da bleibt mir nur zu sagen: Leben Sie wohl, Herr Kapitän Powell. Jan Bober. Wir brachten den letzten Teil unserer Sendereihe Die abenteuerliche Fahrt des Jan Bober, die wir nach Arkadi Fiedlers Büchern Die Insel der Verwegenen und Orinoco für den Funk gestaltet haben. Die Sprecher waren Jan Bober, Günther Haag, William, Helmut Müller-Lanko, Arnak, Gerhard Rachold, Wagura, Hans-Edgar Stecher, Manauri, Maximilian Larsen, Matteo, Christoph Engel, Coneso, Siegfried Weiß, Don Esteban, Fred Ludwig. Die Musik schrieb Hans-Joachim Geisthardt, Toningenieur war Hans-Jürgen Wollermann und Regie führte Helmut Mollek.